Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir noch einmal über Remakes oder auch Remasters von Games, die wir gerne hätten. Das heißt, von Games, die wir gerne Remaster oder ein Remake hätten, je nachdem. Da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir über meine zwei besten Freunde eingeladen. Einmal der gute Jürgen. Hey, Jürgen. Servus, hallo. Und einmal der Markus. Hey Markus. Hi. Wir haben alle drei wieder eine kleine Liste gemacht von jeweils 10, wenn nicht sogar mehr, über Games, die wir ehrlich gesagt wirklich gerne geremaked hätten. Es ist ja auch in letzter Zeit, auch bei unserem letzten Remake-Cast, ist es ja auch es passiert, ist einiges dass manche passiert. Games tatsächlich erschienen sind. Es ist einiges passiert. Manche Games, die wir gesagt haben, sind sogar tatsächlich angekündigt worden. Am meisten habe ich gelacht, weil ich habe mir den Cast nochmal angehört, über Dragon Quest. Weil da einfach die Trilogie dann jetzt dann kommt, ja. Weil die Trilogie kommt mit 1, 2 und 3, das fand ich sehr, sehr nice. Ich fand eigentlich noch viel besser, dass wir über Zelda die Game of Color Spiele geredet haben. Irgendwie zwei Wochen später kam es dann noch direkt in Online rein. Ja, ich sag ja doch, ich in meinen Fluch oder Segen oder was auch immer sage, die kommen in dieses Online-Ding, zwei Wochen später, tada. Ich sag doch, es gibt irgendwelche Freelancer für diese ganzen Videospielfirmen, die da draußen sind und nur Podcasts anhören. Das glaube ich irgendwo ja auch. Und ich irgendwann hat auch sich einer gedacht, boah, ich kenne da einen. Kaboom, Junge. Die machen da sogar gezielt einen Cast zu Remakes. Das Schöne ist ja, oder das Witzige finde ich ja, wenn du diese ganzen Listen abklapperst im Internet, wo drin steht, Games, die unbedingt ein Remake haben müssen, es sind immer zu 90% dieselben Games, die in dieser Liste stehen. Ja. Es ist jedes Mal so. Es ist Zelda Ocarina of Time, ist meistens Platz 1 zu 99% oder irgendein anderes Zelda-Game ist zu 99% Platz 1 oder Metal Gear ist auf Platz 1. Es sind immer dieselben Listen. Das Schöne ist, bei unseren Listen, oder besser gesagt dank Markus, der wieder in den Tiefsten der Tiefen gegraben hat. Gar nicht wahr, diesmal habe ich mich zurückgehalten. Ich habe einen Sprung in meiner Videospielhistorie nach vorne gemacht. Ist das vermutlich weniger so. Dennoch würde ich tatsächlich gern anfangen, und zwar meine Platz Nummer 10 ist Hellgate London. Kennt ihr Hellgate London? Der Name sagt mir was, aber ich kann mal wieder nicht die Finger drauflegen. Hellgate London war von den Ex-Blizzard-Mitarbeitern damals, die haben ein Studio gegründet gehabt, so der Ex-Chef von Blizzard damals, der das Ding gefunden hat, die haben gesagt, wir wollen einfach Diablo spielen und haben ein Diablo-like erfunden namens Hellgate in London. Kannst es aus der Ich-Perspektive oder aus der Third-Person-Perspektive spielen und du rennst halt in London durch die Gegend und metzelst Dämonen nieder. Es war sehr, sehr cool, es war sehr ambitioniert. Das Problem an dem Game war, es war ein Live-Service-Game in der Zeit, als es keine Live-Service-Games gab. Das heißt, dieses Konzept war neu, dass du online sowie offline das Spiel spielen konntest, dass das Spiel öfters geupdatet wurde mit Content und so weiter und dass du sogar so eine Art Seasons hattest, wie zum Beispiel, dass du Events hattest wie an Weihnachten und so weiter. Es war so ein Mix aus MMO und Singleplayer. Du brauchtest nicht online zahlen, um das Spiel spielen zu können. Du hast die Leute unterstützen können, wenn du wolltest. Es gab keine Ingame-Währung oder sowas ähnliches, sondern das war einfach sehr ambitioniert. Die wollten das machen. Das Problem ist, das Spiel hatte keinen Erfolg. Es hat sich sehr schlecht verkauft. Also ist es streng genommen das, was wir von Diablo 4 eigentlich immer gewollt haben. Ja, eigentlich schon. Es war ziemlich nice gemacht. Du konntest durch die Gegend rennen mit deiner selbst erstellten Figur. Mit Knarren konntest du durch die Gegend rennen, mit Schwertern, mit brennenden Schwertern. Du hast Loot gefunden ohne Ende. Du hattest Bosse, du hattest Boss Rush, du hattest eine relativ interessante Story für so ein Game. Es war wirklich sehr, sehr gut. Ich wünschte, dass die Marke wurde nochmal aufgekauft von irgendeinem chinesischen Entwickler, die das Spiel nochmal auf Steam gehauen haben, komplett verbuggt in einer furchtbaren Version, die du so gut wie nicht spielen kannst, ohne in der Config-Datei rumzuspielen, damit das Spiel halbwegs läuft. Grauenhaft. Es gibt eine Version, es gab damals so ein Patch für das Game, die das Spiel lauffähig gemacht haben und all den Content, den sie gestrichen haben oder der ausgelaufen ist, nochmal reingepatcht haben. Das war cool. Gibt's nicht mehr, ist down, weil die Firma, die das Spiel aufgekauft hat, gesagt hat, ja, weg mit denen, ja super, danke. Und sehr, sehr schade, dass es im Prinzip nicht mehr existiert. Es gibt noch irgendeine andere Hellgate-Version, irgendeine Online-Variante, ich habe die nie gespielt und ich glaube, die läuft auch nicht mehr. Dennoch, Ich hätte wirklich sehr, sehr gern Hagrid London nochmal. Da hätte ich wirklich nochmal Bock drauf. Und zwar in der heutigen, also in der heutigen Grafik mit den heutigen Sachen. Das wäre cool, wenn das heute gekommen wäre heutzutage. Da hätte es, glaube ich, auch mehr Erfolg gehabt. Ja, okay. Bestimmt. Absolut. Definitiv. Vor allem, wenn du jetzt Diablo oder so anguckst, das ist ja teilweise das, was die Fans sich wünschen. Ja, schon. Vor allem, du hast halt wirklich aus der Third-Person-Perspektive so eine Art Diablo gehabt. Das fand ich halt geil. Das gibt's halt auch so selten. Aber naja, was will man machen? Ich hatte Spaß damit ohne Ende. Ich hab's geliebt, stundenlang zu grinden und Sachen zu machen. Da hat selbst mir das Number Go Up Gameplay richtig Fun gemacht. Aber was will man machen? Gut, ja, es lag vielleicht auch in den furchtbaren Levels, die immer gleich aussahen. Egal. Egal. Kommen wir zum Jürgen. Jürgen, was ist bei dir Platz Nummer 10? The Legacy of Cain Bloodomen. Oh, ja. Ein absolut fantastisches, legendäres Spiel, was halt wie alle PS1-Spiele leider ein wenig aus der Zeit gefallen ist. So einer meiner Lieblingsspiele, was das angeht. Herrlich, trashig, schlechte deutsche Synchron. Meine Güte, war das schlecht vertont. Oh. Leck mich am Arsch. Der erste Teil war von so einer Obenansicht, ne? Ja, genau. Und aber die Atmosphäre war so herrlich düster. Cain war halt so ein richtig schönes, blutrünstiges Arschloch. Der war ja nicht mal ein Anti-Held, der war ja einfach nur ein Wichser eigentlich. Absolut. Aber auch aus gutem Grund, der wurde von Anfang von Banditen. Der war ja generell ein Adliger, der hat sich ja generell für was Besseres gehalten. Wurde dann vom Banditen niedergemetzelt und wurde dann zum Vampir. Und während des Spiels lernte er halt einfach, das ist kein Fluch, das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk. Ja. Die Menschen sind nur da, um Energy Drinks für mich zu sein. Ja? Und der erste Energy Drink-Süchtige in der Videospielgeschichte. Sieht ganz danach aus, ja. Ich gehe sogar noch eins weiter und sage bitte alle Legacy of Cain Games. Alle. Oh. Durch die Bank, alle. Ja, da gehe ich sogar. Eine Collection, gleich eine Collection. Collection mit allen. Ja, das Problem ist, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich hätte gerne wirklich einfach nur, dass das, gerade das Spiel, was ja alles angefangen hat eigentlich, weil es ist ja das allererste Legacy of Cain Game. Ja. Das hieß ja auch nicht Legacy of Cain, eigentlich, es hieß ja eigentlich nur Bloodomen, als es rauskam. Es hieß nur Bloodomen, als es rauskam. Ja. Und ich wünsche mir einfach wirklich ein komplett kompetentes Reimagining. Wirklich ganz komplett nochmal ganz frisch ran. Gerne auch nur mit englischen Sprechern, weil wie gesagt, ich habe durchaus eine Schwäche für die schlechten deutschen Synchros der 90er, aber das kannst du heutzutage natürlich keinem mehr antun. Außerdem also, ist halt die Sprecher aus den neueren Games, wo wer hat keiner gesprochen? Okay. War es der Sprecher von Nicolas Cage, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn man sich das Spiel mal anschauen möchte, gerne auf YouTube oder natürlich auch auf Good Old Games. Fangen wir jetzt schon wieder damit an. Da gibt es die fantastisch. Komplette Collection, unter anderem auch Bloodomen Legacy of Cain. Aber gerade Bloodomen, weil das spielt sich teilweise ganz fürchterlich. Es ist auch teilweise echt schwierig gecodet. Wenn halt zu viel Partikel auf dem Bildschirm ist, dass es so komplett kaputt slowdownt. Und du so, oh, nice. So quasi einen Zeitraffer hast, in dem du das Game spielst. Deshalb würde ich mir da wirklich so ein komplett von neu auf das aufgebaut haben. Weil das ist so ein Game, das hätte es echt verdient, weil so ein Dark Fantasy Games gibt es viel zu wenig. Das stimmt, ja. Sehr guter Pick. Markus, wie schaut's bei dir aus? Ich würde den letzten Begriff von Jürgen gern einfach direkt aufnehmen. Spiele, von denen es mittlerweile zu wenig gibt, weil sie vom Aussterben bedroht sind. Ich habe ein Herz für vom Aussterben bedrohte Genres. Deswegen würde ich noch nicht den Sprung nach vorne wagen, sondern erstmal ein bisschen bei den Plattformern noch hängen bleiben. Bitte. Und ich glaube, ich bin gespannt, ob ihr den Plattformer kennt. Es hat sehr viel mit Musik zu tun. Ziel ist, dass du einfach die gesamten Einwohner, Polizei etc. zu einem Konzert bringen musst. Und viele Schallplatten einsammelst anstelle von Sternen. Okay. Es geht hier um den Plattformer Blues Brothers. Oh! Habe ich nicht gespielt. Es ist tatsächlich einfach nur ein Plattformer. Tatsächlich das von 91 von DOS, die DOS-Variante. Oh Gott! Oh. Hätte ich aber gerne im Pixel-Look als Remake. Das sagt der also Markus, der hat dir nichts Altes ausgegraben. Ja, im Verhältnis zum letzten Mal. Wir sind schon mal dort war ich zumindest schon auf der Welt. Wenn man so manche Spiele vom letzten Mal anschaut, die irgendwo aus den 80ern sind, und zwar Anfang der 80er. Ja, ich kenne das DOS-Game. Eieiei, das war... Nee. Das war vor allem auch richtig schwer als Plattformer. Ja, ja. Du musstest irgendwann die Bewegungen weird. Von den anderen Leuten, die vor dir sind, auswendig kennen, um dann Kisten auf sie zu schmeißen, rechtzeitig drüber zu springen. Ach ja, Plattformer, die noch gewisse Schwierigkeitsgrade hatten. Und natürlich ein bisschen dadurch geleitet, weil ich einfach die Musik und die Filme geliebt habe. Ja, absolut. Also, das ist ein sehr guter Plattformer. Also, er ist kein guter Plattformer, er ist ein furchtbarer Plattformer. Aber dennoch, die Spiele, die es dazu gab, also die Filme sind großartig, die Spiele, die es dazu gab, nee. Nee. Aber ich kann verstehen, dass du da wirklich Bock drauf hast. Das ist sehr, sehr geil. Ja. Es gibt halt heutzutage sehr, sehr wenige Plattformer, die ein gewisses Schwierigkeitslevel haben, die aber reine Plattformer sind. Viele sind eher im Mix mit irgendwas anderem noch. Ja. Ja, Earthworm Jim zum Beispiel, das ist ja auch ein halbes Action-Adventure. Ja. Ja, ja, das stimmt, das ist wahr. Oh, und hier geht es, so wie es gehört, nur ums Springen. Hopf und Springen. Sehr interessant. Hopf und Springspiele. Sehr interessant, sehr interessant. Kommen wir zu meiner Platz Nummer 9. Ich habe relativ wenig Horror-Games gespielt in meinem Leben. Mittlerweile ein bisschen mehr, aber früher halt wenige. Und ich bin damals zufälligerweise auf ein Spiel gestoßen, das nannte sich Clive Barker's Undying. Und das ist einer der für mich besten Shooter, die ich je gespielt habe. Kennt ihr den? Clive Barker kenne ich, aber das Spiel kenne ich nicht. Clive Barker's Undying ist ein Game, das mit Psyche spielt. Also das Spiel hat einen echt gerissen. Du hast unter anderem, hast du die Möglichkeit gehabt, du bist durch so ein Herrenhaus gelaufen, typisch für so ein Action-Horror-Game, bist du so ein Herrenhaus gelaufen und musstest halt dich da durchschießen mit Rätseln. Das habe ich ja noch nie gesehen. Nein, überhaupt Herrenhaus? Nicht. Du hast dann gegen Vampire gekämpft, gegen Goblins und so weiter und gegen richtig widerlich aussehende Gestalten und hast Rätsel gehabt und dieses Haus war so komplett wirr, du bist so in einen Raum gegangen, da warst du urplötzlich in so einer Halle mit Schnee und allem möglichen drum und dran. Hast du mit Knarren gekämpft oder womit? Mit Knarren und mit Magie. Mit Knarren, Magie, mit einer Sense, das ist ein richtig geiles Ding. Gibt's übrigens auch auf Donald Games. Du musst, wenn du den Podcast schneidest, da langsam mal irgendwie einen Bumper für einbauen. Ich glaube wirklich, ja, ohne Witz. Und frag doch bitte mal nach irgendwie Donations oder Gratis-Codes für dich an. Nee, es war ohne Spaß. ich krieg öfters E-Mails zu denen mit Codes für Rabatte, by the way. Ich habe dieses Spiel damals, als es rauskam, habe ich es durch Zufall in die Hände gekriegt, hab's dann gespielt und es hat mich echt gerissen an manchen Stellen. Weil du guckst in, du hast so dieses typische, es war damals neu, du hast dieses typische, du guckst in den Spiegel, hey, oh cool, hey, die haben es wirklich geschafft, mein Charakter zu animieren. Drehst dich um, ein Viech. Ah! Schießt das Ding um, denkst du, es ist vorbei, drehst dich um, dasselbe Viech kommt aus dem Spiegel nochmal raus. Das war sehr, sehr cool. Ich fand den Schweiß, der dir runtergelaufen geil. Ist. Ja, es war übel. Es war ein sehr, sehr geiles Game. Es war auch nicht einfach, fand ich. Vor allem, als ich es gespielt habe, als es damals rauskam, war ich ja. Das war 2001 kam es raus. Als ich es damals gespielt habe, war ich so nicht so in dem Horrorgenre drin und war sehr verschreckt und habe mich deswegen auch nur sehr langsam fortbewegt. Aber es war ein sehr, sehr geiles Game. Davon hätte ich nochmal gern so ein. Kein Re-Release, sondern tatsächlich ein richtiges, vernünftiges Remake. So am besten in der Grafik von Doom. Von dem Doom von 2016. Das täte ganz gut passen, finde ich. Mit diesem Ekelfaktor. Das wäre ganz cool gemacht, finde ich, wenn sie das machen. Das ist meine Platz Nummer 9. Sehr schick, sehr schick. Wie schaut's bei dir aus, Jürgen? Deine Platz Nummer 9. Kommen wir zum offensichtlichen JRPG-Vertreter der Liste, nämlich Wild Arms. Oh! Nice! JRPGs im Western-Setting gibt es viel zu wenige, wenn du mich fragst. Ja, das stimmt. Es gibt, glaube ich, nur Wild Arms im Western-Setting. Ja, es gibt da nur die Wild Arms-Reihe und ich frage mich, wieso, weil das ist. es gibt fast immer nur Mittelalter, wo ich mir so denke, White Arms hat doch gezeigt, dass es auch anders geht. Allein der Soundtrack, stimmt, wenn ich das Pfeifen höre, habe ich direkt wieder Bock, das Ding einzulegen. Das ist ein sehr, sehr geiler Soundtrack. Markus, kennst du das Game eigentlich, White Arms? White Arms, natürlich. Also da wäre ich schwer enttäuscht gewesen, wenn er das nicht gekannt hätte. Also, was heißt enttäuscht? Es hätte mich mehr als überrascht. Und ich hätte einfach nur mega Bock drauf, das halt mit aktueller Grafik zu zocken. Das wäre cool, ja. Also wirklich einfach nicht schön gealtert, einfach in Anführungszeichen nur ein 2D-HD-Remake. Ja. Ja. Aber das, ich glaube, das Ding wäre, das wäre einfach nur geil. Und, dass man halt die klassische PS1 JRPG-Krankheit ein bisschen bearbeitet, dass es zu viele Random Encounter gibt, dass du mal mehr als 5 Schritte gehen kannst in einem Dungeon. Das ist. Ich erinnere mich an den Soundtrack, den habe ich auch damals in dem Soundtrack-Cast benutzt, direkt am Anfang. Sehr, sehr gutes Ding. Der Soundtrack ist fantastisch. Ja, das Intro-Theme ist legendär. Das Spiel selber ist nicht sehr gut, nicht besonders hübsch gealtert, finde ich. Es hat noch seinen Charme durch sein Setting, aber wie gesagt, genau deshalb braucht es halt einfach ein Remake. Ja, ist eines der ersten PS1-Games, glaube ich, gewesen. Kann das sein? Das weiß ich jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Könnte sein, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr schöner Pick, sehr, sehr schönes Game. Gibt es auch mehrere tausend Teile von, wo es bei uns, glaube ich, nur Teil 1 und Teil 2 gab. Es gab noch ein paar für die PlayStation 2, aber die sind bei uns so gut wie nie erschienen. Sehr, sehr nice. Markus, wie schaut's bei dir aus? Platz Nummer 9. Bei mir der Platz 9. Jetzt gehe ich aber tatsächlich ausnahmsweise mal ein bisschen weiter in die Zukunft, so um die 2000er rum. Und ein Genre, das du bei mir normalerweise sehr selten findest. Ich weiß nicht, wo ich diese ganzen Genres verloren habe in meiner Videospielgeschichte. Und zwar geht's in ein Hack-and-Slay-Action-RPG um die 2000 rum. Kampfsystem war, glaube ich, damals, naja, entweder du konntest damit was anfangen oder du hast es gehasst. Und ich fand's aber eigentlich cool, weil es eine alternative Welt beschreibt, in der auch Götter sind. Und die Rede ist von The Sword of Etheria. The Sword of Etheria? Erzähle? Ja, ja, da klingelt irgendwo was hinten, ganz hinten. Ja, PlayStation 2. Jetzt bin ich verwundert, dass du es nicht kennst, Stefan. Du kennst doch sonst alles. Das sind Lügen, Täuschungen. Ich kenne das Swords of Eteria, natürlich kenne ich es. Ja, ja, ich kenne es. Ich weiß, ich kenne dieses Game, weil ich neulich erst Sean dabei zugesehen habe, wie er es gestreamt hat. Deswegen kenne ich es. Und es ist halt so ein geiles Hack-and-Slay-RPG. Und diese typische, wie ich es aus JRPGs kenne, Geschichte, du hast erstmal so deine Leute, du lernst sie kennen, soweit ich mich noch erinnere. Und irgendwann ist die Mission vorbei und dann machst du erstmal einen Timeskip. Du kommst ein paar Jahrzehnte später raus. Und dann ist die Welt total am Abnippeln. Das war ein PlayStation 2 Exclusive. Ich erinnere mich, ich hab's. Findest du es aber kaum noch? Ja, ja, es ist nicht mehr bezahlbar. Das sowieso nicht. Wie so gut wie alle Games. Es ist nicht leicht, es ist sauschwer. Oh ja. Aber es ist cool. Es ist ein sehr schönes Hack and Slay. Das kenne ich noch, ja. Und das kommt von jemandem, der Devil May Cry nicht spielt. Vielleicht ist es mir zu leicht. Keine Ahnung. Witzigerweise ist euch aufgefallen, das ist wieder mal Konami, by the way. Echt? Es sind immer diese Konami-Games, von denen wir ein Remake kennen hätten. Irgendwie zu 90%. Die sind aber auch immer die sehr teuer sind. Ja. Ja, es war aber auch in den 90ern eine der Spieleschmieden. Das darf man dabei ja auch nicht vergessen. Konami das war stimmt, ja mal ja. cool. Ja, stimmt. Konami hatte in 90ern, 2000ern richtige Hochfahrt. Also hier gibt es das noch für 53 Euro. Es geht sogar noch. Ich würde es mir halt auch wünschen, dass es halt so ist, weil Capcom wurde zu Crapcom und jetzt wieder zu Capcom. Ja. Ja. Und dasselbe würde ich mir halt auch von Konami wünschen. Ich meine, sie versuchen es gerade mit roher Gewalt, weil sie gemerkt haben, mit Pachinko-Automaten alleine kann man halt doch nicht alles finanzieren. Und nee. Hoffen wir mal, dass sie einfach das weiter in den Griff bekommen. Hoffen wir, dass das Silent Hill Remake, also 2 Remake, dann doch noch gut wird, im Gegensatz zu dem, was wir gesehen haben. Aber gut. Ach, Silent Hill wird nicht sehen, gut. Es wird wahrscheinlich erfolgreich, aber es wird keine guten Wertungen einheimsen. Ich werde mich freuen, ich werde es kaufen und ich werde viel schimpfen, gehe ich davon aus. Das wird ein Flop-Game in dem Jahr, wenn es rauskommt, das weiß ich jetzt schon. Das ist dieses Jahr, es kommt nur dieses Jahr raus. Dann wird es das Flop-1-Spiel von Markus dieses Jahr. Ja, wir werden es hassen, es zu spielen. Es wird das Final Fantasy 16 dieses Jahres. Moment, es gibt noch eine Möglichkeit, wie es nicht auf der Flop 1 landen kann. Es kommt ein neues Final Fantasy Remake raus. Oh. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Das stimmt. Ah, Jürgen, wie schaut's bei dir aus? Oder bin ich wieder dran? Du bist wieder dran. Du bist wieder dran. Ich war gerade ein bisschen überrascht. Gut, kommen wir gleich, also gehen wir direkt zu den JRPGs wieder über. Auch eine Reihe, die ich gerne hätte, und zwar vor allem den dritten Teil, den hätte ich gern als HD Pixel Remake, und zwar Breath of Fire. Oh. Ja. Wie gerne hätte ich Breath of Fire 3 als Remake. Oh Gott. Die Bitte gleich Story. Einfach die ersten drei. 1, 2, 3 in allgemein. Connection. Allgemein, aber für mich Teil 3. Teil 3 war mein erster Teil, den ich durchgespielt habe. Ja, weil die Story ist fantastisch. Die Musik ist so gut. Das Gameplay ist sehr, sehr nice. Und davon möchte ich bitte unbedingt ein 2D-HD-Remake. Bitte. Weil diese Games sind auch komplett vergessen. In Vergessenheit geraten. Absolut meine. Legendary Absolut. Vor allem. Absolut legendary. Episch. Ich liebe dieses Game. Wenn das angekündigt wird, heißt es Shut up and take my money. Oh ja. Vor allem für mich, der dritte Teil ist halt so, ich habe Markus damals die PSP-Variante geschenkt. Und die ist heute, keine Ahnung, wie viel wert. Die wird aber nie abgegeben. Ich spiele immer noch PSP. Nein. Wie wertvoll ist es? Ja. Ja. Richtig. Interessiert es mich nicht. Ich habe mir das Spiel dann auch nochmal angeschaut und habe dann angefangen und ich konnte auch nicht mehr aufhören, weil es so gut war. Weil es wirklich, wirklich, wirklich, wirklich gut war. Ich fand die Story mit dem kleinen Jungen am Anfang fand ich cool. Dieser Verrat, dass ein Charakter gestorben ist von deinem Hauptleuten, fand ich krass. Boah, brutal. Es war so gut. Und es war so gut geschrieben. Es war so wunderschön auch noch. Es sieht heute immer noch gut aus, finde ich, in diesem Pixel-Look. Es sieht einfach geil aus. Und bei allem, was da an grobem Zeug passiert, und egal wie grausam es ist immer realistisch. Du denkst immer, ja, genau so würde das laufen. Ja. Und es ist halt eindeutig eins meiner absoluten Lieblingsgames überhaupt. Und davon hätte ich wirklich gern, bitte um Himmels Willen, ein Remake. Ach, übrigens, als Grafik noch keine Rolle gespielt hat, womit das Story überzeugen musste. Ja, Breath of Fire 3 für die PSP. Goldene Zeit des Gamings. Oh ja, Breath of Fire 3 übrigens 26€, das geht sogar noch. Mm. Aber vermutlich nur die UMD. Ohne die Verpackung. Aber ich hab's zweimal da. Und die ist wahrscheinlich auch schon angeknackst. PSP ja, und bestimmt. PlayStation 1, also ja. Ich hab Varianten. Ich glaube, ich habe nur den vierten Teil spielen. Hier Gut. irgendwo rumstehen. Der ist auch nicht schlecht. Der aber auch so ganz nett. Das ist allerdings wahr, ja, das stimmt. Jürgen, jetzt bist du dran. Ja, und da habe ich tatsächlich nicht direkt einen Remake, sondern eher den Wunsch eines Nachfolgers. Da habe ich ein bisschen geschummelt jetzt, aber ein Nachfolger zu Super Mario Land. Oh, bin ich dabei. Zählt. Lassen wir den Jürgen schummeln, bitte. Wenn das jemand hört, mach das. Weil das Spiel kann man, glaube ich, wenn man es so spielt, wenn man Mario kennt, durchaus als weird bezeichnen, wenn man es mal vergleicht. Weil die Stimmung sehr anders ist, die Musik sehr einzigartig. Die Musik war sehr einzigartig, die Gegner waren sehr einzigartig. Weil Mario war halt nicht im Mushroom Kingdom, sondern im Sarasaland. Und die Gegner sahen sehr weird aus und und wenn du den Stern eingesammelt hast, hast du einfach Concord gehört. Und denkst so, what the fuck? Und du hast halt immer die Bosskämpfe gehabt, die halt total abgefahren waren, weil es halt keine Mario-Gegner waren. Eine feuerspuckende Mumie am Anfang. Es war keine Sphinx. Das ist eine Sphinx. Aber dann warst du dann in dem Unterwasserlevel gegen König Dragon Zamasu. Ja, der heißt wirklich so. Ja. das Unterwasserlevel hatte den besten Soundtrack im kompletten Game. Hands down. Kann man schwer was gegen sagen. Ich mag zwar das klassische, wenn das Spiel anfängt. Aber das. Aber das Unterwasser-Level hat natürlich mega, mega schöne Musik gehabt. Da braucht man nicht drüber reden. Das war ein schönes Unterwasser-Level. Und da warst du auf einmal auf der Osterinsel und da warst du auf einmal in Asien, wo dich auf einmal Kung-Fu-Leute angegriffen haben. Das ist so ein weirdes Game. Das ist so ein weirdes Game. Vor allem, du bist in Asien und du hast eigentlich so die rassistischste Xing-Shang-Shong-Musik, die du dir vorstellen kannst. Nintendo, wenn ihr zuhört, macht. Also davon Nachfolger wirklich. Das ist so, es geht ja das Gerücht um, dass es so das einzige Mario-Spiel ist, wo Miyamoto nicht dran beteiligt war. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das sieht man stark. Sieht man sehr stark. Ich kann mir halt immer nur schwer vorstellen, dass sie ein Mario-Spiel machen und Miyamoto da nicht mal ins Büro kommt, um zu gucken, was passiert ist. Aber an sich, wie gesagt, es ist das für mich das einzigartigste Mario-Spiel, das es gibt. Und deshalb davon Nachfolger, das hätte schon was. Weil ein Remake würde nicht springen, das Spiel geht ja nur eine halbe, dreiviertel Stunde. Das wäre Blödsinn, sich da ein Remake reinzuarbeiten. Gib mir lieber einen Nachfolger. Das ist cool. Das ist sehr, sehr nice. Das ist eine geile Idee. Da hätte ich auch nichts dagegen, ja. Ja, ich kann auch kreativ werden, obwohl es noch mitten in der Nacht ist eigentlich. Markus, deine Nummer 8. Ja, ich habe zwar versprochen, ich gehe nach vorne, aber jetzt machen wir die Rolle rückwärts. Ja. Ich kann es nicht lassen. Und das hat aber den Hintergrund, weil ich dieses Spiel endlich mal durchspiele, also dieses Spiel, respektive ich würde die ganze Reihe dafür, eigentlich respektive als Remake gern haben. Und ich würde sie gern durchspielen und verstehen, ohne irgendwie meinen Dad dazu voll jammern zu müssen, dass er es endlich irgendwie in einer übersetzten Form oder ansatzweise übersetzten Form bekommt. Und es geht da auch um den Entwickler, mein Lieblingsentwickler damals, Sierra. Also es geht wieder um Adventure. Auch eine vom Aussterben bedrohte Art von Spielen. Mittlerweile, ja, leider. Die wahrscheinlich am Aussterben bedrohteste Art von Games. Ja. Und alle Entwickler, die ich liebe in solchen Adventures, die gehen irgendwann irgendwie einfach unter. Obwohl sie richtig, richtig gute Spiele machen. Und in dem Spiel geht's um einen Hausmeister. Roger Wilco. Der tatsächlich angeblich so benannt wurde, weil Roger für verstanden und Wilco irgendwie aus dem US-amerikanischen Funk vom Militär sowas heißt wie wird ausgeführt, also Befehl wird ausgeführt. Es geht um die Space Quest-Reihe. Ach, Space Quest! Jetzt! Oh, so geil! Super Humor, super. Du spielst einen Hausmeister. Ja, die sind super. Die sind absolut total bekloppten Hausmeister. Leider nicht von Neil Flynn gespielt. Zwinker, zwinker, lach, lach. Nein. Aber halt auch schon super alt. Also ich glaube, das letzte kam Mitte der 90er raus. Wurde leider nie fortgesetzt, obwohl es so geil war. Und ich habe den Humor geliebt. Ich habe diese Adventure geliebt, obwohl sie Englisch waren. Ich fast nichts verstanden habe. Und du kannst trotzdem Rätsel lösen durch Try and Error. Ja. Und du hast den Humor irgendwie trotzdem verstanden, ohne was lesen zu müssen. Ich hätte einfach diese Reihe gern wieder. Das ist sehr, sehr nice. Das ist schön. Das war eine ziemlich bescheuerte Adventure-Reihe, aber das waren die ganzen Sierra-Adventures. Ja, aber ihren eigenen Spin zu haben, ja. Ja, es war auch schön, wie LucasArts und Sierra sich immer gegenseitig lustig gemacht haben gegeneinander. Das war super. Ja, bei Sierra konntest du ja Gamebreaker finden und darüber hat sich LucasArts lustig gemacht. Dafür hat sich Sierra halt darüber lustig gemacht, dass LucasArts immer auf Nummer sicher geht, ja. Ja, weil bei Sierra Adventures konntest du sterben und das konnte dir ein komplettes Spiel versauen, das weiß ich noch. Also Sierra war da nicht kleinlich, sondern die haben immer irgendwie, naja, wenn du irgendwas nicht machst, du kannst sterben oder du kannst das Spiel halt einfach nicht mehr beenden, wenn du es falsch machst. Ja. Das gab es nämlich oft auch, da hängst du einfach in dem Loop fest und kommst nicht mehr weiter. Das stimmt, und du hast irgendwas falsch abgegeben. Ja. Ja. Darüber reden wir später. Da habe ich den Markus schon vorgegriffen. Du hast jetzt schon gespoilert, ja? Oh nein! Ja gut, wenn du von Sierra redest, landet man irgendwann automatisch da, aber wie gesagt, dann reden wir später drüber. Es hat mich schon gewundert, warum ich das letztes Mal noch nicht drin hatte. Ja, jetzt so im Nachhinein betrachte, warum hast du eigentlich nicht beim letzten Mal drüber geredet? die sind zu bekannt. Ja. Vermutlich. Letztes Jahr hat uns ja geschockt. Letztes Mal hat er sich ja geschockt. Ja, das ist Games. die er ausgebuddelt hat. Also im positiven Sinne irre, das war total beeindruckend. Ja, diesmal kann ich euch nicht schocken, weil jetzt kennt ihr den Geschmack meiner Kindheit. Ja, du, bei mir hast du den Vorteil, ich habe in den 90ern keine PC-Spiele gespielt, ich kenne die sowieso alle nicht. Stimmt. Weil ich habe keine älteren Geschwister und meine Eltern haben nicht gezockt, also da hatten wir keinen PC und keine Games für den PC, also Maus. Ich bin der große Bruder und dementsprechend war ich der die Games anschleppen musste. Naja, ich hatte den Vater, der gezockt hat, also von daher Glückspilz. Du Glückspilz. Kommen wir zu meiner Platz Nummer 7 und zwar zu einem Game, wo ich ich habe keine Ahnung, ob ihr es kennt. Es ist ein sehr bescheuertes Game mit Stofftieren. Und es nennt sich Furfighters. Oder Furfighters. Habt ihr das schon mal von gehört? Nee. Wenn ich den Namen höre, bin ich, glaube ich, froh, dass ich es nicht kenne. Furfighters ist ein Shooter. Und zwar... Ein Shooter? Ja. Muss mal kurz Shooter googeln. Und in diesem Game geht es darum, dass du, ich glaube, sobald ich noch weiß, warst du ein Agent von irgendeiner komischen Firma, die durch die Gegend gelaufen sind oder bist einmal durch die Gegend gelaufen hast, Stofftiere niedergeballert, die halt in Sachen verpufft sind, in diesen das, was ich in so nenne, diese Watte verpufft sind. Es war völlig irre. Es hat niemand gemocht. Ja. Dieses Spiel war so ein richtig schönes, mittelmäßiges Schrottgame. Kein Wunder, dass Stefan es mochte. Es war so ein absolutes, mittelmäßiges Schrottgame. Es war absolut furchtbar. Die Soundeffekte von diesem Game waren unglaublich dämlich. Ich hab's geliebt. Ich hab's so geliebt. Also das war, ich bin ja nicht so ein Fan von aber da war es einfach nur wirklich, wirklich irre. Es war so eine Art also ein bisschen Plattformer-mäßig. Es war auf jeden Fall 3D. Da bist du durch die Gegend gerannt und hast halt dann andere Leute erschossen. Und soweit ich weiß, war es auch noch, du bist irgend so ein, musstest, glaube ich, irgendwelche kleinen Kinder retten, als jemand namens Rufus unter anderem. Du konntest dann wechseln zwischen dem Eichhörnchen und du hattest einen Walross. Oh. Der Tutorial-Typ, der dir alles beigebracht hat, war ein Walross mit so einem Armeehelm auf dem Kopf, als Geist, der Geist ist, des Walrosses war. Irre. Psychopathisch, irre, vollkommen wahnsinnig. Ich liebe dieses Game. Ich hab's geliebt damals. Es ist doch, glaube ich, es gab eine PlayStation 2-Fassung dazu. Ich habe es damals gespielt auf PC. Und fand das sehr, sehr geil. Ich hätte sowas nochmal ganz gerne. Also so eine Art Game oder dasselbe von mir aus nochmal in einer aktuellen Grafik. Und mit einer besseren Controls, weil die Controls waren selbst aus der Tastatur scheiße. Aber dann, sowas hätte ich gerne nochmal. Aber es war ein völlig irres Game. Und sowas Kreatives hätte ich halt einfach nochmal gerne. Gibt's halt selten, heutzutage leider. Es wird immer unkreativer. Es wird immer unkreativer, ja. Jürgen, du bist da. Als nächstes habe ich mir tatsächlich hier ein Koop-Game rausgesucht. Oh. Und zwar von der PS2 die legendären Herr-der-Ringe-Spiele. Oh. Ja, da muss ich was streichen. Die zwei Türme und Return of the King. Da haben wir ein Match kleiner, da muss ich was streichen. Sowas. Dass ich das auch mal hier. Nee, dass wir das großartig bisher noch nicht hatten. Dass wir bisher noch kein Match hatten. Weil das so absolut so legendäre Super-Koop-Games waren. Ein paar der besten Hack'n'Slays ihrer Zeit. Ja, absolut großartig. Und das bitte, bitte auch wieder mit den Originalsynchronsprechern. Einfach Joachim Höppner für Gandalf wiederbeleben, mir egal. Und der Arme. Ja, einfach wiederbeleben, ist mir wurscht. Und aber AI macht's möglich. Aber schlechte Witze beiseite. Super geile Games gewesen. Es ist die Atmosphäre der Filme dafür, dass das Lizenzgame war, unglaublich gut aufgefangen. Zumal es waren 10 von den Filmen drin, wo der Film noch nicht raus war. Ja. Und das war, wie gesagt, das, dass sie Original-Synchronsprecher hatten und wie gesagt, und es war einfach nur, und es war halt einfach legit ein gutes Hack and Slay. Als sie noch mit der Lizenz was richtig Geiles angefangen haben, ach, war das cool. Ja, die legendäre Zeiten, so legendäre geil. Zeiten. Ja. Bringt das einfach, so packt das einfach in die Unreal Engine 5, ballert es raus und Jürgen ist glücklich. Ja, da wäre ich auch extrem glücklich, weil die Games waren so verdammt. Weil nach Gollum brauche ich echt mal wieder ein gutes Herr der Ringe-Game. als Sean das gestreamt hatte, hat er gesagt, also hat er halt PS2-Games gestreamt. Ich hab ihm gesagt, we could play The Lord of the Ring Games and call it a day. Und er hat gesagt, das would be cheating, but it would be cool. Also die Games sind so gut gewesen. Das Hack and Slay war fantastisch. Nee, die Ausrüstungssysteme gab. Wie ich immer gerne zu sagen pflege, es ist besser, als es jedes Recht hat zu sein. Ja, für ein Lizenzgame in dem Zeitraum, fantastisches Game. Absolut. Beide, die zwei Turbo und halt Return of the King. Absolut großartig. Markus! Mein siebter Platz, kurz und bündig, hat zwei Namen. Im Japanischen hieße Gunner's Heaven. Im europäischen Raum, muss ich leider sagen, Deutsch weiß ich gar nicht, ob es das wirklich gab, Rapid Reload. Ein Run-and-Gun-Spiel, in dem du tatsächlich switchen konntest zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter. Und das Geilste fand ich immer beim... Du läufst einfach durch das Level, schießt die Gegner und Enemies platt, aber die lassen so kleine Bottiche, Points, Potions, Böbbel fallen, die, wenn du sie entsprechend schnell einsammelst, dich auch stärker machen. Du hast stärkere Waffen, kannst geiler schießen und du hast tatsächlich nur eine knappe Auswahl, glaube ich, von 3 oder 4 Waffen gehabt. Es war einfach so ein richtig schönes Casual, einfach mal... Wo wir bei aussterbenden Genres sind. Ja, absolut. Das erinnert mich grafisch, technisch, ich sehe es hier gerade in einem Video mal ganz kurz angeschaut, was genau das ist. Es erinnert mich sehr stark irgendwie an die Metal Slug Games. Ja. Das ist derselbe Font. Das ist derselbe Font, den sie haben. Ja, ich habe Metal Slug bisher nie reingenommen, weil ich finde, dass die Spiele an sich optisch schön genug sind und kein Remake brauchen. Also bei Metal Slug jetzt. Ja. Und Rapid Reload geht es mir einfach darum, die sind auch nicht unbedingt immer günstig. Nee. Weil halt PlayStation, alte PlayStation-Spiele sind halt teuer. Leider, ja. Und ich habe nur bei Metal Slug den Fehler gemacht, mir die PS4-Collection zu holen und die ist fürchterlich. Und ich finde solche Wohlfühl-Games, wo du halt einfach mal sitzt... Und einfach ballerst. Einfach hören aus und ballern. Ja, ja, das brauchst du. Wir haben so ballern, viele Filme, springen, die so sind. Ja, stimmt. Wieso wollen wir alles in Filmen gucken, statt einfach mal hier Run, Gun und dann hast du danach noch ein bisschen Geschichte dabei, die vernachlässigbar ist. So, dass man einfach dieses alte Arcade-Game-Feeling einfach mal zwischendurch bekommt. Ja. Ja. Gebe ich dir 100% recht. Das hätte ich gern. Das ist halt, glaube ich, noch von PlayStation 1 Zeit gewesen. Sehr, sehr cool. Ja, ist PlayStation 1 gewesen, ja. Ja. Das sieht cool aus. Das sieht sehr aus. Und damals hatte es sogar eine Multilanguage Edition. Also, zumindest waren alle Sprachen hinten drauf gedruckt. Du kennst noch diese kleinen Schachteln, wo hinten dann in verschiedensten Sprachen in 1-2 Sätzen die Beschreibung des Spiels stand. Ja, erkenne ich mich noch. Das ist nice. Das ist ein sehr, sehr geiles Game. Und das waren echt... Und ich glaube, das ist sehr, sehr stark in Vergessenheit geraten. Einfach weil das Genre fast schon tot ist. Also um die 75 Euro dafür, wenn du Glück hast. Das geht sogar noch. Originalverpackung unverbraucht. Sehr nice. Also ich hätte, davon habe ich jetzt auch zum allerersten Mal gehört. So wie immer, wenn du irgendwas sagst. Echt? Games. ja. Also ich dachte, PlayStation-Zeiten, wenn ich da ankomme, dann geht's langsam mit den Überschneidungen oder hast du auch gespielt los. Nee, nicht. Ich hab ja PlayStation nie gehabt. Früher, ich war ja so ein ekelhafter PC-Kiddy. So ein ekelhafter PC-Spieler. PC Bus Race. und hab dann erst Jahre später bin ich dann erst zur guten Seite der Macht gewechselt. Ah. Und dadurch habe ich ja solche Games zum Beispiel gar nicht kennengelernt. Ich kannte halt nur Metal Slug von dem Run and Gun. Aber nicht mal Contra oder so? Gab's das nicht für PC? Doch schon, ich kannte davon, aber ich hab's ja nie gespielt. Aha. Ich hatte ja früher nur ein Super Nintendo und das war's. Man hatte ja leider nicht. Ja, da war's ja nicht Contra, da war's dann Super Protector. Ja, genau, richtig. Kommen wir zu meiner Platz Nummer 6. Bleiben wir gleich in der PlayStation 1 Sparte und gehen wir nochmal in Richtung Horror. Ich hätte bitte gern Capcom. Lieber Herr Capcom. Lieber John Capcom. Liebes Johnny. Ich rieche ein Match. Ich möchte bitte endlich, gottverdammt nochmal, fucking Dino Crisis als Remake haben. Match. Ja, ich bin froh, dass ich es nicht reingenommen habe. Ich will endlich Dino Crisis haben. Oh Gott. Ich liebe Dino Crisis. Ich muss leider ein Spiel aus meinen Honorable Mentions streichen. Oh nein! Ja, es war auch in meinen Honorable Mentions. Oh nein, wir haben was, was Markus hat. Ja, so ein Wunder. Aber in den Honorable Mentions, nicht in meiner Zählerliste. Ich liebe dieses Game. Ich habe das damals auch nur durch Zufall entdeckt, weil ich habe damals die furchtbare PC-Variante gespielt. Ja, ist wie Resident Evil, nur besser. Warum? Weil Dinosaurier. Ja, weil Dinosaurier. Ich werde nie vergessen, wie ich in diesen einen Raum reinrenne, als diese Hauptcharakterin mit diesen roten Haaren und diesem engen Anzug und diesen Raum reinrenne und der eine Typ sagt, oh nein, sie haben mich gefunden. Was haben sie gefunden? Sie haben mich gefunden. Und irgendwann stürmt dieser T-Rex durch dieses Glas und frisst diesen Typen weg. Herrlich. Sehr gut. Core Memory unlocked. Gespeichert für immer. Es ist ein sehr, sehr geiles Game. Es ist halt Resident Evil machen. Es ist völlig, die werden auch immer abgedreht. Ich glaube, der dritte Teil spielt in Space. War das nicht ein Xbox-Spiel dann? Ja, der dritte war ein Xbox 1-Spiel, das weiß ich noch. In Space, das ist Dinosaurier auf einer Raumstation. Wie kommen die da hin? Egal, Dinos ballern. Dinos ballern, richtig. Ich mag halt den ersten lieber, weil der erste halt noch im Resident Evil Horror-Genre ist. Der zweite ist schon mehr auf Action. Ich liebe das Game, ich finde es großartig. Ich hätte gern, auch mit dieser furchtbar grauenhaften englischen Sprachausgabe, hätte ich bitte gern ein Remake in der Grafik von den Resident Evil 2 Remake. Bitte. Das wäre so nice. Das wäre der Traum. Das wäre der Traum. Ja. Capcom, krieg deinen Arsch hoch, verdammt nochmal. Jürgen, du bist dran. Platz Nummer 6. Da habe ich wieder ein anderes altehrwürdiges JRPG rausgekramt. Für die PlayStation 2 diesmal aber. Shadowhearts Covenant. Oh, nice. Yes. Was für eine Überraschung. Wieder Dark Fantasy. Was? Jürgen steht auf Dark Fantasy? Nein, würde er nie. Sehr einzigartiges Setting, weil es auch so halb in unserer Zeit, irgendwie halb in der Vergangenheit spielt, so gefühlt. Mit Timeskip. Ja. Es ist so weird. Hat mit diesen am Rad drehen auch eine ziemlich coole Kampfmechanik, wie ich finde. Ja. Dass das rundenbasierte Kampfsystem so ein bisschen aufgepeppt hat, dass du ja auch immer anpassen konntest, wie mit dem roten Bereich, den du anklicken konntest und alles. Es war ziemlich nice. Hat aber auch total bescheuerten, sarkastischen Humor mit drin gehabt. Ja, es hatte Horrorelemente und es hatte so seltsamen Humor. Und yes, so der Humor kam immer ein bisschen aus dem Nichts plötzlich. Ja. Der Humor war auch sehr sarkastisch, sehr erwachsen teilweise. Oh ja, sehr, sehr schlüpfrig auch. Ja, es ist halt auf seine Art unglaublich einzigartig. Und auch die anderen Teile von Shadowhearts sind zwar gut, aber irgendwie hat das die perfekte Mischung gehabt. 2 CDs lang, by the way. Ja, das Spiel wollte einfach nicht aufhören. Das war krass. Ja, es geht auch so irgendwas mit 50 Stunden oder so. Ja, aber ich fand es ganz, ganz fantastisch, weil es halt so, ich kam gerade von Final Fantasy X quasi. Und da kommt auf einmal das, ist so viel erwachsener, viel düsterer. Und es ist halt einfach ein total abgefahrenes Spiel. Also ich habe es zwar schon ewig nicht mehr eingelegt, aber der Charme davon ist einfach ungeschlagen. Ich habe auch Teil 2 und Teil 3 hier, da bin ich sehr froh, dass ich mir die damals günstig gesnackt habe. Der dritte ist auch weird mit Indianern und so weiter, der ist richtig strange. Und in der Mafia-Zeit, aber mit Indianern, es ist so fucked strange. Aber richtig witzig. Markus, kennst du die Games? Hast du die schon mal gehört davon? Tatsächlich nicht, nein. Deswegen bin ich auch etwas still gewesen. Wow! Ich hab ein Stern in der Liste, das Markus nicht kennt. Ha! Shame! Yes! Shame on me! Aber das war die PS2-Ära, Markus. Das musst du doch kennen. Ja, shame, ding, ding, ding. Jagd. Nein, aber im Ernst, Markus, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich kann es dir gerne mitbringen. Ich hab's hier. Gern. Ja, es klingt super geil, vor allem mit weirdem Humor. Das, ja, stehe ich total, also ich glaube, dass das Spiel kann ich dir durchaus abholen, denke ich. Ich bring dir das gerne mit, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, wäre ich zu PS2-Zeiten nur schon ein einer dieser komischen reichen Nerds gewesen, die sich einfach die Spiele selber kaufen können. Das Lustige ist, ich hatte das damals nicht selbst in der Sammlung, das hat ein Freund von mir gehabt. Und ich habe das so eine halbe Stunde bei ihm gesehen. Leih mir das aus, wenn du es durch hast. Hast du es endlich durch? Ich will mir das ausleihen. Und dann hat es mir irgendwann ausgeliehen, obwohl er es noch nicht durchgespielt hatte, weil ich ihm so auf den Sack gegangen bin. Sehr nice. Ah, sehr, sehr schön. Ja, sehr guter Pick. Sehr gute Games. Ah, richtig gut. Markus, deine Nummer 6. Ja, ich kann es nicht lassen. Wir gehen einfach zu einem Spiel, das wahrscheinlich heute in einer anderen Altersfreigabe wäre und bei dem ich mir nicht mal sicher bin, ob auf Gründen unserer aktuellen politischen und alles muss politisch korrekt sein, das je überhaupt so Sachen sein könnte. Ein Adventure von Sierra. Oh. Der Dolch des Amun-Ra oder der Dagger of Amun-Ra. Der. Okay. Ja. Ich dachte, ich bin der Adventure-Experte von uns, aber anscheinend nicht. Wenn es um Amiga geht oder Sierra, da bin ich groß geworden damit. Ich weiß nur nicht, weil ich aufgehört habe, Adventure zu spielen. Ich glaube, als Sierra nichts mehr gemacht hat. Weil, was mir aufgefallen ist bei den Listen, alle Adventure, die ich gerne wieder hätte, sind von Sierra. Ja, die hat ja ihre goldene Zeit halt Anfang der 90er. Und ich kann mich halt da an eine Szene so erinnern, wie du ewig nicht weitergekommen bist, wenn du im Taxi diesen blöden Müll nicht durchwühlt hast. Es gab nur ein Taxi, das Müll hatte und du musstest den Müll durchwühlen. Lol. Um irgendeine Eintrittskarte zu bekommen. Weil ohne diese Eintrittskarte kommst du mit deinen Ermittlungen nicht weiter, weil du bist in dem Spiel, wie heißt sie, die Miss Bow? Frag nicht mich. Ich weiß leider den Vornamen nicht. Frag mich nicht, keine Ahnung. Laura Bow. Und die ist eigentlich damit beauftragt, einen journalistischen Artikel zu einem Raub von diesem Dolch zu schreiben. Und so gehst du halt quer durch New York in den 1920ern, 1930ern und sammelst halt Informationen und versuchst, diesen Artikel zu machen. Und dabei begegnest du halt ein paar Mordfällen. Wie irgendein Typ, der aufgespießt ist oder so. Drum glaube ich, könnte ein bisschen kontrovers in der heutigen Zeit sein. Aber da kommt noch ein zweites Spiel, wo ich mir sicher bin, da wird es nie was geben. Erstens ist es alt, zweitens ist es nur meine Nostalgie. Sehr interessant, sehr interessant. Also mir sagt das gar nichts, ehrlich gesagt. Null. Nicht? Nein. Ja, es ist, glaube ich, auch nie auf Deutsch erschienen. Das waren noch die Zeiten, wo man dann Lösungshefte mit der Hand geschrieben hat oder am PC. Oder man hat sie aus Spielezeitschriften bekommen. Oder man hatte absolut legale, 100% legitime Sicherheitskopien. Ja. Also wie hieß das Ding? Der Dolch von? Amun-Ra. Amun-Ra. Amun-Ra. Also, genau. Englisch, the Dagger of Amun-Ra. Amon-Ra oder Amun-Ra? Amon-Ra. Der Dolch von Amun-Ra. Okay. Ja. Und schade ist es, glaube ich, eins der wenigen Adventure, wo halt eine Frau da war. Ich glaube, sie hatten 2 oder 3 maximal mit dieser Laura. Ich kenne das Cover. Das Cover kenne ich. Das sagt mir was. Ah, ich lese gerade 2. Es ist das 2. von 2 Spielen gewesen mit Laura als Protagonistin. Interessant. Sehr, sehr cool. Gibt aber sehr auch cool. Good Old Games, by the way. Natürlich, echt? Wo auch sonst. Wo auch ja. sonst, ja. Gibt es natürlich auf Good Old Games, natürlich, selbstverständlich. Das sagt mir überhaupt nichts. Hat Stefan gleich in seinen eigenen Einkaufskorb gelegt, damit er sein 700. Spiel dieses Jahr durchspielen kann. Das sind nur 600. Das sind Lügen, Wahrheit. Ich glaube, das ist eher die Ehre des Adventure-Kenners, der sagt, was, ich kenn's nicht, ich muss spielen. Ich liebe Adventures. Ja, das Schöne an Adventures ist, die kannst du ja ruhig mal, also die spielst du dann 1-2 Abende mal durch. Ja, das ist ja... Nicht diese, weil wie gesagt, wenn du dieses blöde Ticket nicht findest, geht's nicht weiter. Ja, aber jetzt weißt du es ja schon. Na, siehst du, gespoilert, furchtbar. Du Arsch. Ja, genau. Sorry. Ich hab dir die Verzweiflung genommen. Ja, als ob man heute, wenn man 5 Minuten irgendwo feststeckt, nicht sowieso nachgoogelt aus Bequemlichkeit. Richtig, das stimmt. Ich meine, ich hasse das selber, ich habe es ja mal in einem anderen Podcast gesagt, ja, dann, wenn du keinen Bock hast, das Rätsel zu lösen, dann spielst halt nicht, bevor man mir das um die Ohren haut, ja, ich weiß, das habe ich selber gesagt. Aber heutzutage ist man einfach viel ungeduldiger, das ist halt richtig schlimm, ist mir selber halt aufgefallen, es ist und eklig. Du fängst nicht einfach mal ein Spiel von vorne an, nur um zu schauen, ob du irgendwas vergessen hast. Ja, das ist diese Angst, in dem Spiel was verpasst zu haben, da schaust du lieber 3-mal nach, bevor du einfach selber nochmal das Spiel durchstreichst. Das macht man heute einfach nicht mehr. Oder ich komme hier nicht weiter. Was habe ich denn im Inventar, was mir helfen könnte? Nee. Nein, Google, wie komme ich da weiter? Ja. Es ist traurig. Ja, genau. Ich schäme mich Google, auch selber dafür. Google, sage mir diese Lösung. Da bin ich ehrlich. Und zwar sofort. Professor Dr. Ja. Johnny Google, können Sie mir mal ganz kurz sagen, wie ich da weiterkomme? John Google. Ja. Bleiben wir direkt gleich bei Adventures. Es gibt nämlich eine Adventure-Reihe direkt, die ich gerne als Re-Release hätte. Einfach nur als Re-Release. Einfach nur, gebt mir bitte diese Adventures als Re-Release. Und nicht nur auf dem PC, sondern auch auf Konsole, weil mittlerweile haben wir auch festgestellt, dass ältere Spiele auch auf Konsole möglich sind. Und zwar Black Mirror. Gebt mir Black Mirror 1, Black Mirror 2 und Black Mirror 3 als Re-Release für die Konsole. Bitte. Oh ja. Um Himmels Willen. Kaufe ich. Gekauft. Die sind so gut. Die sind so gut. So düster. So dermaßen geile Gothic-Atmosphäre. Fantastische Hintergründe. Großartig. Der im ersten Teil ist David Nathan, der Sprecher des Hauptcharakters. Also halt die Stimme von Sam, wie hieß er, Johnny Depp. Und der Charakter sieht doch so ein bisschen so aus wie Johnny Depp. Sehr, sehr cool. Das Spiel hat mich so dermaßen überrascht damals. Ich habe es geliebt ohne Ende und ich finde immer noch, dieses Spiel sollte um Himmels Willen endlich auch woanders released werden als nur auf PC. Und es sollte am besten einfach nur ein bisschen aufpoliert werden, die Grafik ein bisschen hübscher, die Sprites ein bisschen hübscher und das war's. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Das ist alles, was ich will. Ich möchte es einfach nur nochmal spielen. Markus, du kennst sie natürlich, oder? Ja, wir haben einen Podcast drüber gemacht. Richtig, oh. Da bin ich sofort dabei, würde ich auch gleich wieder spielen. Die sind so gut. Wie schaut's bei dir aus, Jürgen? Kennst du die? Von Namen her ja. Ich habe auch Bilder davon im Kopf, aber gespielt habe ich es natürlich nicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Die sind trotzdem sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Die müssen eindeutig nochmal rauskommen. Gut. Einfach der Welt nochmal neu zugänglich gemacht werden. Ja, richtig. Da wäre ich so dafür. Kommen wir zu Jürgen. Platz 5. Canis Canem Edit. Oder auch Bully. Canis Canem Edit. Oh. Das wäre nice. Das wäre einfach sehr, sehr GTA nice. Auf einem Internat. Und, und ich finde teilweise, dass es sogar mit das beste Spiel ist, was Rockstar je gemacht hat. Von den Möglichkeiten, die du im Game hast, mit den einfach dieses ganze System mit den ganzen Schülern und wie man sich da langsam einschleicht in die ganzen verschiedenen, ist natürlich sehr klischeehaft mit den Nerds, die natürlich nur in der Bibliothek sitzen und Dungeons & Dragons spielen. Ja. Mit dem dümmsten Ende der Spielegeschichte. Oh Gott. Ja, das hat das Problem, was viele Spiele seinerzeit hatten, gerade von Rockstar, dass so das Ende, ja, dann ist halt jetzt zu Ende. Ja, es macht einfach dann. Das, das Problem hatte Vice City auch. Du baust die ganze Zeit auf. Ah ja, jetzt kommt übrigens dann der Big Bad und Ende. Aus dem Nichts. Ja. Und dasselbe war so hat Bully auch. Du hast dann die ganze Zeit alles cool. Ach, jetzt hassen sich plötzlich alle, weil die auf den einen Spinner hören, auf den sonst niemand hört. Und ja, Gary. Genau, aber die Atmosphäre ist unfassbar einzigartig. Hat man so davor und danach eigentlich nie wieder gesehen, gefühlt. Der Soundtrack. Oh Gott, der Soundtrack war so geil. Ja, aber die Möglichkeiten, die du halt gefühlt einfach hast, du kannst halt alles und nichts machen in dem Spiel, hatte man immer das Gefühl. Kannst Leute nehmen und sie in eine Mülltonne stopfen. Ja, oder du kannst ihnen halt die Unterhose hochziehen. Du konntest Böller in die Toilette schmeißen. Richtig, und du konntest den hübschen, roten, haarigen Mädchen Sachen geben, damit du sie küssen darfst. Das fand ich super. Ja, die hatten auch immer die schönste Küssanimation, das kam ja noch dazu. Außer die Fetten, die hatten die lustigste. Das war super! Das war einfach großartig. Give you a smooth. Die haben dich immer halb aufgefressen und es war so lustig. so gut. Oh, ich liebe dieses Game. Auch das wenn sich deine Spielwelt ein bisschen geöffnet hast und du noch den Freizeitpark da noch mit freigeschaltet hattest. Und es hat halt. Und das Geilste war die Kartoffelkanone, die einfach eine Shotgun war. Ja. So großartig. Weil es fängt ganz normal an mit einer Flitsche, mit einer Steinschleuder. Ja. Ganz normal, hast du einen Baseballschläger gehabt? Ich bin gerade gar nicht sicher. Und auf jeden Fall kriegst du dann später einfach eine fucking Kartoffelkanone. Und das ist super. Einfach eine Shotgun, mit der du wirklich alle einfach umpustest. Das ist so geil. Wie die damals, da gab es damals so eine Kontroverse, als das raus ist. Oh, GTA in der Schule. Oh. Ja, ich fand das so gut. Und es war aber besser als GTA. Also mir hat es mehr Spaß gemacht als GTA. Mir teilweise halt auch. Du hast es gespielt. Ich meine, ich werde Vice City und San Andreas immer lieben und die haben auch einen speziellen Platz in meinem Herz, aber Bully ist eigentlich von seinen Möglichkeiten und wie es sein Setting ausreizt, das bessere Spiel. Xenobatiste von den ganzen Games, die sie gemacht haben, finde ich. Aber hallo. Ja. Ich meine, du hast einen Raketenwerfer gehabt, der einfach hier mit Böller durch die Gegend gefeuert hat. Ja, das ist so geil. Einfach so Silvester-Raketen. Die Story ist einfach nur, du machst dich bei allen dieser Klicken beliebt und willst ihr King werden. Dann. Das ist alles, was du willst. Das ist so cool gemacht. Die Missionen sind abwechslungsreich und bescheuert. Es sind alkoholsüchtige Lehrer, die heiße Kunstlehrerin. Es ist alles so gut. Die eine Affäre hat mit diesem Lehrer. Es ist so nice. Wo er denkt, er die steht auf ihn eigentlich. Und dann nein. Nope. Super. Also absolut ein großartig. Geiles Game. Und das muss echt... da würde, glaube ich, ein vernünftiger Re-Release reichen, aber mit Anpassungen natürlich. Ich finde, die Grafik ist immer noch, also der Stil ist immer noch gut. Es ist halt, es ist halt generell ein unglaublich stilsicheres Spiel. Es weiß, was es wollte und so sieht es auch aus. Und es gab ja für die 360 das, nennen wir es mal Remaster. Aber ich hätte das gerne nochmal leicht aufgehübscht. Oh, es war so gut. Ich finde auch die Polizisten sogar in dem Game, wenn du da Straftaten gemacht hast, wie zum Beispiel irgendjemanden angeschubst oder sowas. Time for some police brutality! I love it. So geil. Oder dass du erst nur so ein Skateboard hast und dann hast du sogar ein Fahrrad, was viel schneller ist. Ja, ja, so ein gutes Spiel. Und es hatte eine der schönsten Schnee-Stadtwelten. Sorry, ja, aber mit dem total betrunkenen Weihnachtsmann, total herrlich. Der dir das Fighten beigebracht hat. Ja, herrlich geil. So gut, so gut. Ich liebe es. Ah, eins der besten Games, die ich je gespielt habe. Es ist so gut. Ich finde es interessant, dass das Markus gespielt hat. Finde ich sehr nice. Ich habe die Spiele alle gespielt, was mit GTA zu tun hat. In der Hoffnung, ich will mich immer überzeugen lassen, weil alle sind so gehypt und bei dem konnte ich es zum ersten Mal ein bisschen nachvollziehen. Sehr, sehr cool. Gut, dann kommen wir wieder... Zu wem kommen wir? Zu Markus? Markus, ja. Ja. Markus. Ich nehme mal gleich zwei Schlagbegriffe von euch mit. Von Stefan das Thema ein bisschen düster und gruselig. Von Jürgen das Thema Gewalt. Und wir gehen in ein kontroverses Spiel. Heutzutage würde ich es vergleichen mit dem Anime Goblin Slayer Folge 1, was für eine Kontroverse das ausgelöst hat. Jesus. Und zwar reden wir von Rule of Rose. Rule of Weiß Rose. Ich, ob ihr je davon gehört habt, weil da gab es auch etliche Diskussionen, ob es in Europa nicht indiziert werden soll und ob es verboten gehört. Das war von vornherein ab 18. Ich hab den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Es ist auf jeden Fall ein Psycho-Thriller-Game, in dem die Protagonistin, die du hast, die ist halt elternlos, Eltern sind gestorben, ist in einem Waisenhaus groß geworden und zufällig nach einem Busunfall oder Busunglück landet sie im Wald direkt bei diesem Waisenhaus. Das wurde von Atlas Rose gepublished, Garden. Das ergibt Sinn. Ja. Und hier geht es halt wirklich sehr um Psyche von Kindern, Teenagern, Jugendlichen in einem Waisenhaus, in dem auch nicht nur Gutes passiert ist. Also man muss sagen, die Kritik, dass da gewisse verstörende Elemente drin sind, ja. Ein Disclaimer, braucht das Spiel? Ja. Ist es so heftig, wie die Leute es in der Luft zerrissen haben? Gebraucht bei eBay für 748 Euro. Billig ist es nicht, weil es halt, wie gesagt, es hat Riesenwellen geschlagen, vor allem bei uns im europäischen Raum, weil dort halt auch Themen wie Mobbing, sexuelle Annäherungen, Entführungen etc. thematisiert werden. Original verpackt für 1500 Euro. Ich höre da zum ersten Mal von. Ja, ich habe es damals nur aus Videothek, wie immer. Okay. Ausgeliehen, gespielt und ja, ich bin jemand, der viele Horrorfilme guckt. Ich mag auch eher die Psycho-Horror und nicht die Blood-Splatter-Horrors. Ja, das hatte schon was. Also ich fand's schon gut von seiner Psycho. Du solltest es nicht ungefragt und unreflektiert spielen. Und beim Remake würde ich mir nur eins wünschen, genau das, was ich gesagt habe, dass am Ende des Spiels du nicht allein gelassen wirst mit diesem Thema. Weil, soweit ich mich erinnere, bist du in diesem Spiel am Ende, hast du ein bisschen rausgefunden, wie sind diese Zusammenhänge, diese psychotischen Schübe, die Protagonistin bekommen hat. Weil du es ja immer nur aus ihrer Gedankenwelt erlebst und ihr wisst, was unsere Gedanken mit uns machen. Die erzählen nicht immer die Wahrheit. Und dann wirst du am Ende einfach nur mit ein paar Notizen zurückgelassen, wo du dir zusammenreimen kannst, wie es wirklich war. Das würde ich mir in einem Remake tatsächlich wünschen, das ein bisschen besser aufzubereiten. Weil dann wäre, glaube ich, die Kritik auch nicht so groß. Stimmt. Abgefahren, ja. Abgefahren. Also, krass, krass. Ich habe davon noch nie gehört, tatsächlich. Das erste ist Mal, auch, glaube ich, sehr unbekannt. Nee, jetzt, wo ich die Preise gesehen habe, fällt mir ein, dass ich das irgendwann mal in so einem teure Einzelstücke-Sammlungsteile-Video gesehen hatte. Ich habe es auch nie selbst besessen. Ich habe es nur ja, macht mal ja nichts, aber es ist halt ein... Ich weiß auch noch, dass es aus dem Video halt, dass es halt ein total düsteres Spiel ist. Das wusste ich noch, aber the mehr most nicht. Expensive PS2-Game ever made. Alles klar. Und ever. Ja, es ist auch in Amerika unglaublich teuer. Ich habe es ja gerade gesehen, also 1500 Euro für eine Sealed-Variante. Ja. Wenn man sich das Spiel tatsächlich mal anschauen möchte, würde ich tatsächlich empfehlen, tut's emulieren. Weil bezahlbar ist es. Ja, weil 1500 Euro ist kein Spiel wert. Oder nee, wir absolut. Kriegen einfach ein Remake, das dann auch ordentlich das bezweifle ich stark. Das bezweifle ich sehr stark. In der Art kontroverses Game wird es da nicht geben, fürchte ich. Nope. Ich sag ja, ich habe noch ein, zwei Spiele, die so kontrovers sind, dass ich glaube, sie kommen nicht raus. Aber wünschen darf man sich. Ja, wünschen darf man sich immer. Weil Psycho-Thriller gibt es bei uns sehr, sehr selten. Ich weiß auch warum, weil man da sehr vorsichtig sein muss, bla bla bla. Ja, vor allem, wenn es um Gewalt gegen Kinder geht, was ich aber auch verstehen kann. Ich kann es verstehen. Also wie gesagt, bei den Themen kann ich es verstehen, aber auf der anderen Seite gibt es viele Videospiele, die Gewalt, auch wenn es nicht um Kinder geht, in noch schlimmeren Graden darstellen. Manhunt. Und es dann als das ist unser Erziehungsauftrag, dass so etwas böse ist, vermarkten. I'm sorry, aber Manhunt war witzig. Gott, das Spiel war so dumm. Ich habe aber selten ein Spiel gesehen, das Gewalt derart zelebriert hat. Nicht, dass es mich gestört hat. Es war damals natürlich das Geilste auf der Welt. Aber ja. Trotzdem war das so witzig. Ja, es ist so überzogen, dass man es eigentlich nicht ernst nehmen konnte, aber es ist... Absolut es ist, nicht. Es Null. Ja. Es ist halt, wie es ist, richtig. Und wenn du dir heute die Mortal Kombat Fatalities anschaust, ist Manhunt eigentlich relativ zahm sogar. Ich meine, du vor allem bist halt hinter denen hinterhergestichen, immer so Tüte, warten, warten, warten. Oh, es ist rot. Zeit für den ekelhaften Teil. Also ich fand das Spiel unglaublich witzig. Ja. War so also ihr versteht, was ich meine. Aber ich verstehe, was gesagt, du meinst. Ohne eine Überarbeitung. Also ich würde hier kein 1:1 Remake mir wünschen, weil dafür ist es zu unreflektiert. Es müsste das Thema sensibler behandeln und ja, auch am Ende eine Aufarbeitung, auch für die Protagonistin, wäre da wichtig. Weil es geht ja um ihre Psychose. Es geht ja nicht mal um das, was wirklich passiert ist, weil das reimt sie sich ja teilweise auch ein bisschen zusammen. So habe ich es noch in Erinnerung. Ja, kann ich verstehen. Sehr interessant. Cool, dann kommen wir zu mir. Platz Nummer 4. Oh, das reimt sich. Was sich reimt, ist ja immer gut. Und dieses Spiel ist auch sehr, sehr gut, von dem ich gleich reden werde. Und zwar ist es eine Spielereihe von zwei Teilen. Der dritte Teil existiert nicht. Die mir sehr am Herzen liegt. Die ich absolut großartig finde. Und ich möchte damit gerne Markus ansprechen und sagen: Armstrong, where are you? Oh. No one lives forever. Ja. Da haben wir auch einen Cast dazu. Ja. Ich hätte gern bitte No One Lives Forever. Entweder Teil 1, Teil 2 als HD-Remake oder als Re-Release-Remake und einen guten dritten Teil. Ich möchte, dass Kate Archer endlich zurückkommt. Es ist... Oh Gott, wir brauchen das. Wir brauchen das einfach nochmal. So einen überzogenen, absolut bescheuerten 70er-Jahre Trash-Game mit einer bescheuerten Story, mit bescheuerten Gimmicks, mit einfach No Lives Forever, bitte. Ich brauche das. Also ich kann da nur eins dazu sagen. Ich fahre, du schießt. Scheiß Dreirad. Großartig. Ich liebe dieses Game. Ich liebe dieses Game und finde es bis heute eins der unterschätzendsten Shooter, die es je gab. Ich finde es schön, dass es einen zweiten Teil gab. Der erste war nur noch der beste. Der erste war immer der beste, ja. Ich habe die PlayStation 2-Variante übrigens hier. Oh, nice. Vom ersten Teil. Furchtbare Steuerung. Jesus. Egal, aber du kannst es noch spielen. Ja. Es ist absolut großartig. Ich liebe diese Reihe und wünsche mir so sehr, dass wir, wie gesagt, ein Remake kriegen von Teil 1 und Teil 2 in besserer Grafik und einen dritten Teil gleich hinterher. Da hätte ich nichts dagegen. Marco, Jürgen, kennst du eigentlich nur das Forever? Bis auf den ja, selber gespielt natürlich wie immer nicht. Aber ich kann es natürlich von vielen Videos, alle die Leute, die es gespielt haben, verehren es. Das weiß ich. Nolf. Ja, Nolf halt, ne? No one lives forever. Nolf. Nolf forever. Es ist Nolf forever, richtig. Es ist großartig. Gut, kommen wir zu Platz Nummer 4 beim guten Jürgen. Ich habe ja beim letzten Mal Metal Gear erwähnt. Dann das heißt, dass diesmal Splinter Cell dran ist. Haha. Oh, ein Match, da muss ich wieder was streiten. Weil ich mir natürlich durchaus wünschen würde, es war damals schon grafisch revolutionär und dass sie das heute nochmal neu aufbereiten mit Splinter Cell. Gerne alle drei Teile, ja, also die ersten drei für die erste Xbox. Mega geil. Auch die Spionage-Story war immer mega spannend und du hast ja auch den Synchronsprecher von Nicolas Cage, glaube ich, gehabt, der dann Sam Fisher gesprochen hat. Einfach fantastisch. Boah, weiß ich nicht mehr. Großartige Spiele. Ich bin auch sehr spät erst eingestiegen, als ich mir eine PlayStation 2 damals gekauft habe. Habe ich alle nachgeholt. Ja, aber die waren auf der Xbox tatsächlich deutlich besser. Rein ja, grafisch schon. Ja, glaube ich, gerne. Ich meine, die haben auf der PlayStation 2 sauber funktioniert. Ohne Probleme, ohne große Slowdowns. Aber die haben auf der Xbox halt so ungleich besser ausgesehen. Gerade die Lichteffekte. Von den drei Teilen, das stimmt allerdings, von den drei Teilen mochte ich den zweiten, Pandora Tomorrow, glaube ich, fand ich am besten. Weil der hatte ich wirklich an extrem krasse Dinge geführt. Vor allem auch, ich liebe halt Schleichgames. Ich bin halt, ich mag sowas. Und in den Dingen halt wirklich dann durch die Gegend schleichen und du warst ja in Burma und so weiter, du warst ja irgendwo im Ausland. Das war sehr, sehr geil. Ja, ja, es ist so, wenn ich an Pandora Tomorrow denke, habe ich immer Dschungel im Kopf. Ja, es war sehr, sehr cool. Vor allem, du hast dich so, ich erinnere mich noch an die alten GameStar-Videos, wo du dich so durch die Sträucher bewegt hast. Mhm. Die haben halt nur ein Technik-Video gemacht, wie du durch die Sträucher bewegt hast, wie sich die Sträucher zur Seite bewegt haben. Und dann haben sie auf eine Lampe geschossen und die Lampe hin und her schwingt. So, boah, sieht das geil aus. Und Leute denkst so, das ist ja voll scheiße. Aber das war für die damaligen Verhältnisse war das richtig geil. Ich finde, wenn man es immer im Kontext der Zeit sieht, ist es immer noch, es sind ja immer noch die schönsten Xbox-Spiele. Also von der klassischen Xbox. Das stimmt allerdings, ja. Ich glaube, was das Einzige, was da grafisch ein bisschen mithalten kann, ist halt Halo 2. Von der reinen Grafikleistung her. Ja, schon, stimmt, ja. Weil an sich Splinter Cell ist so technisch top-notch gewesen damals. Ja, absolut. Also, großartiges Game. Auch die Spiele sind allgemein großartig. Ich mag auch die letzten beiden noch, wenn sie eigentlich mehr Action-Adventures sind als sind sie auch. Das waren ja. Der Schleichfokus war da lange nicht mehr so gegeben, weil du dich halt so gut wehren konntest plötzlich. God Conviction war einfach nur I am so mad at everyone. Es war so geil. Conviction war ja einfach nur 24. Ja, es war 24. Das war aber das bessere 24-Game tatsächlich. Da gab es ja auch eins für die PlayStation 2. Es war generell 24 einfach in gut. Ja, das war richtig weil, geil. Weil, das ich, war so weil cool. ich hasse 24. Markus, sag deinen Satz. Welchen? Ja, du weißt schon, über Jack Bauer. Nein, sonst wird dein Video noch geschnitten oder aus dem Internet geschmissen. Jack Bauer ist eine Hure. Ist eine Hure, fertig. Der kann alles in 24 Stunden. Ja. Also die Splinter Cell Games sind schon sehr nice gewesen, finde ich. Der erste war beeindruckend damals wegen der Grafik vor allem. Der zweite hat es wunderbar fortgeführt und der dritte sah einfach nur für seine Zeit insane gut aus. Hat er, glaube ich, auch den Multiplayer zum ersten Mal drin, ne? Der zweite Teil. Ich glaube, der zweite hat den asynchronen Multiplayer eingeführt gehabt, wo du als Spione gegen die Mercenaries gespielt hast, ja. Das war auch so ein Ding, was nie wieder erschienen ist, irgendwie, dieser Multiplayer-Modus, weil er sehr, sehr beliebt war. Ja, es gibt ja nur sehr wenige so asynchrone Multiplayer generell. Ja. Stimmt. Ja, das Problem ist, die meisten dennoch wollten sowieso die Spice spielen. Du war immer schwer, jemanden zu finden, der dann die Mercenaries zockt. Ja, das stimmt leider, das ist wahr. Markus, Platz Nummer 4? Bin ich bei Platz Nummer 4. Da bin ich hin und her gerissen, weil ich habe da so eine kleine Abstufung rein. Bei Amun-Ra hatte ich gesagt, ich könnte mir sicher sein, dass es einfach thematisch wegen der politischen Korrektheit nicht in Ordnung ist. Bei Rule of Rose, weiß ich, dass das Thema und wie es aufbereitet war für heutige Verhältnisse nicht möglich ist. Auch wenn ich mir selbst für mich und meinen Seelenfrieden eine bessere Aufarbeitung des Endes gewünscht hätte, mit auch einem Remake, kommen wir jetzt zu etwas, wo ich sage, ich glaube in der jetzigen Zeit, ich hatte es fast in die Honorable Mentions gepackt, einfach nur, weil es in der jetzigen Zeit das absolut falsche Spiel ist. Cannon Fodder. Falls ihr das noch kennt. Das sagt mir was tatsächlich. Die Taktikvariante von Lemmings würde ich beschreiben. was nicht das Thema, weil du spielst einfach einen Militär-Squad, der sich durch ein Level taktisch kämpfen muss, Gegner niederballern, Sachen über Fässer in die Luft jagen. Und je weiter die Level voranschreiten, desto mehr Taktik, desto mehr Strategie brauchst du. Und warum wie Lemmings? Weil du hast immer 3, 4, 5 so kleine Nupsis, die rumlaufen. Und wenn die halt fallen, ist am Ende vom Level, kriegst du halt nochmal so ein Kreuz auf einen Grabhügel. Das war so Kommandos, nur actionmäßige. Es ist eigentlich so ein Shoot'em-up mit Taktik kombiniert. Also von den Bildern her sieht es so aus, als wärst du der Vater von eben Kommandos gewesen. Ja. Und ich fand es tatsächlich cool, weil es immer schwieriger wurde. Deine Einheiten konnten sich upgraden mit mehr Erfahrung, sind sie Ränge aufgestiegen, sind stärker geworden. Aber ihr könnt verstehen, wenn ihr ein paar Bilder dazu gesehen habt, oder ich sage, die heutige Zeit ist definitiv nicht geeignet, um so ein Kriegsspiel zu bringen. Und natürlich gibt es das auf Good Old Games. Natürlich. Selbstverständlich, was erwartet ihr? Hallo? Ich wollte es auch nochmal sagen. Es ist der Bereich für großartige alte Games, die man nochmal spielen möchte. Geht auf Good Old Games. Egal wie kontrovers sie sind. Weil natürlich war es bei uns in Deutschland auch, glaube ich, bis vor 5 Jahren noch indiziert. Damn, wirklich? Ja, wegen seiner Kriegsverherrlichung. Weil man angeblich, du spielst ja einen Kriegsquad und es verherrlicht die Gewaltbereitschaft im Krieg, ohne sie kritisch zu reflektieren. Interessant. Also müssen wir alle Call of Duties eigentlich auch wegnehmen. Ja. Ja, aber es ist ja seit 2019 wieder von der Liste runter. Ja, aber wann kam Modern Warfare 1, 2, wo du da auf dem Flughafen geballert hast? Ja. Ja. Hey, du durftest nur zusehen in der deutschen Variante. Was doch viel schlimmer war. Ich hatte die Anker-Version und habe trotzdem nicht geschossen, aber darum geht's ja nicht. Oh, ich schon. Jeden Einzelnen. Ich hab alles niedergeballert. Nee, ich konnte nicht. Das war so gegen meinen Moralkodex tatsächlich. Remember, no Russian. Eine der wichtigsten Missionen überhaupt krassesten oder berühmtesten Missionen tatsächlich in der Reihe. Ist, glaube ich, bis heute die berühmteste Call of Duty-Mission aller Zeiten, ja. Ja. Aber oder, es ist oder definitiv die Sniper-Mission. Jetzt das letzte kritisch kontroverse Spiel auf meiner Liste. Und das ist, glaube ich, warum will ich es gern haben? Weil das mich so ein bisschen in diese Taktikrichtung gebracht hat. Cool. Immer mehr Taktik reinbringen, von Shoot'em up zu Taktik. Das ist ein Spagat, den musst du erst schaffen. Krass. Okay. Kommen wir zu einem Game, und zu meiner Platz Nummer 3. Einem Game, was ich neulich gesnackt habe, was ich mich wieder daran erinnert habe. Weil nämlich jemand damals von jemand auf einer Medienplattform redete über die Screen Fun. Und auf das. Ich liebe die Screen Fun. Ich liebte die Screen Fun. Und, absolut legendäre Zeitschrift eigentlich. Die war nie gut, aber man hat sie trotzdem immer gelesen. Oh, ich aber heutzutage erinnerst du dich zurück und denkst dir, wow, cool, die hatte immer was dabei. Die hatte fantastische Vorversionen, die hatte RPG Maker Games, die war so gut, die hatte Videos, die scheiße produziert waren. Irgendwann hatten sie dann Animes drauf, was noch sehr, sehr viel cooler war. Und die Zeitschrift endete mit, das komplette Team wurde entlassen, die komplette Zeitung wurde umstrukturiert, niemand hat sie gekauft und tschüss. Sehr, sehr schade gewesen. Dennoch hat dann derjenige ausgerechnet die Ausgabe gepostet, die ich damals auch hatte, mit einem der Games, das ich mir dann tatsächlich direkt nochmal bestellen musste, weil ich es auch nochmal besitze, und zwar Technomage. What? Erinnert Gott, sich irgendjemand an Technomage? Wo hast du das ausgegraben? Das ist ein Deutschland produziertes RPG gewesen, glaube ich. Ja, aber wo hast Zelda-like du das ausgegraben? Gewesen. Ich habe es nochmal gefunden auf Amazon für unter 20 Euro. Technomage, klar, ich hatte das für PlayStation 1. Und dafür habe ich es mir auch nochmal gekauft. What the fuck? Ja, es ist. Es ist so gut, nice, es ist alt. Ja, es ist sehr alt, es ist cool, es ist so eine Mischung aus. Es ist so eine Art Zelda-like tatsächlich. So ein bisschen. Isometrische Perspektive, die Kamera konntest du drehen, es ist so eine 3D-Umgebung gehabt. Du hast und die Entwickler haben damals gehabt. Einen Contest gemacht, wo du, wenn du gewonnen hattest, durftest du einen Charakter sprechen im Game. Ja, richtig. Sehr, sehr, sehr, sehr schönes Game. Das sind fast alles nur Entwickler, die da sprechen. Ja, deswegen ist die Sprachausgabe auch unglaublich cool. Die ist wirklich schwierig. Ja. Schwierig. Ihr konntet euch damit nicht anfreunden. Wir hatten nichts anderes früher, weißt du doch. Wir hatten damals ja nichts. Wir hatten damals ja nichts. Dennoch, es ist ein sehr, sehr geiles Spiel gewesen. Es gab furchtbare Jump-and-Run-Elemente, die beschissen zu steuern waren. Dennoch, sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe es unglaublich gern gespielt, als das Spiel damals auf der Screenton war. Ich war so geflasht, wie geil das aussah. Und dass es auf meiner Dreckskiste damals lief, war ich auch sehr überrascht. Deswegen konnte ich das auch spielen. Und ich fand das super. Ich fand das Spiel absolut geil. Ich fände es schön, wenn wir das nochmal als Re-Release, das reicht schon, einfach nur als Re-Release kriegen. Wie sie jetzt diese ganzen PlayStation 1 Games in den PSN Store packen. Einfach nochmal Technomatch rausbuddeln. Da ja, bitte, dagegen. Ich kauf's mir. Da hätte ich nichts dagegen, absolut nicht. Das Problem ist nur, das Spiel ist von Sunflowers. Sunflowers gibt's nicht mehr. Das heißt, das ist gleichzeitig auch der Publisher gewesen und die Dinge sind im Limbo. Das heißt, niemand weiß, wo zur Hölle die Rechte von diesem Game liegen. Mhm. Oh, scheiße, sie liegen bei Ubisoft. Aber mein Spiel kommt niemals raus. Dennoch, sehr, sehr schönes Spiel. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr das irgendwo mal findet, schaut es euch mal an oder spielt es einfach, weil das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. Spielt es einfach. Absolut großartig. Spielt es einfach. Richtig. Ach, Jürgen, Platz Nummer 3. So, kleine Geschichtsstunde. Es gab einmal einen Mann namens Hidetaka Miyazaki, der ein legendärer Videogame Director werden sollte, nämlich der von den Dark Souls und generell Souls Spielen. Und der wurde von einem bestimmten Spiel inspiriert, das er gespielt hat, ohne dass er nie Game Director geworden wäre. Und das war Ico. Oh, Ico. Ico. Oh. Ja. Ico, damn. Ohne Ico hätte es Dark Souls und alles andere nie gegeben. Weil diese Einsamkeit, diese spezielle Form der Einsamkeit, wo man nur sich selbst und seine Schritte und alles hört und das ganze Ambiente, also die Ambient-Sounds und so weiter, das hat er von da. Ah, Begleitquest the Game. Ja, es ist eigentlich nur eine große Begleitmission, ja. Ja. Die sich aber nie so trashig anfühlt wie andere Begleitmissionen. Es ist ein sehr schönes Spiel. Ich hatte damals die HD-Variante mit dem Game und gleichzeitig auch mit Shadow of the Colossus. Ich habe sie gehabt. Es ist ein unglaublich beeindruckendes Game, ein Spiel, das sich unglaublich spüren lässt, wie groß dieses Gebäude ist, in dem du unterwegs bist, dieses Schloss. Ja. Was ist so Stichwort, wie nennt man das? Sense of Scale? Ja, dass man wirklich das Gefühl hat, ein winzig kleiner Popel in diesem Ding zu sein. Und diese unfassbare Atmosphäre, dass du mit diesem Mädchen durch die Gegend läufst, obwohl er euch ja eigentlich nicht wirklich versteht. Und dass dein Finger halt immer mit dem Viereck oder Kreis, das mit der du ihre Hand gehalten hast. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Kreistaste war es, glaube ich, die du gedrückt halten musstest. Auf jeden Fall, dass du fast schon Panik bekommen hast, dass deine Hände schwitzig wurden, weil du eigentlich den Kreisknopf nicht loslassen wolltest. Ja. Also, das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, es ist vor allem ja. Stichwort Einzigartigkeit. Es ist so ein Spiel gab es vorher nicht und wird es auch nie wieder so geben. Das Ambiente ist halt nice. Ja. Ist halt sehr, sehr cool. Du hast halt nur diese Schrittgeräusche. Du wirst es auch nicht reproduzieren können. Also so ein Spiel kannst du nicht wieder machen. Und nochmal, es hat einfach Miyazaki zu den Souls-Teilen inspiriert. Woher kommt seine Faszination für Sümpfe? Frage ich mich bis heute. Kann ich dir nicht sagen, weil musst du ihn anrufen. Lieber Herr Miyazaki. Lieber John Miyazaki. Hey John, warum magst du Sümpfe? Es ist, Ico ist großartig. Ich habe selber nie gespielt. Ich kenne es nur von Videos her. Gespielt selber habe ich es nicht. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Das Ambiente ist nice. Die Geräuschkulisse ist sehr, sehr geil. Sehr wenig Musik, aber wenn Musik, dann gute Musik. Ja, sie wird halt sehr gezielt eingesetzt, ja. Ja. Sehr cool. Nice. Markus, Platz Nummer 3. Platz Nummer 3. Gehen wir zu etwas, was, glaube ich, jeder von uns schon immer tun wollte. Und jeder hat diesen Traum doch schon mal gehabt, gegen Alien-Ameisen zu kämpfen. Oder? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Nein. Klar, Tag ein, Tag aus denke ich an nichts anderes, Markus. Oh ja, auf jeden Fall. Aber ich war mir fast sicher, dass zumindest das Intro dir was sagen wird, Stefan, weil du doch so ein Shooter-Spieler bist. Ja. Dir sagt bestimmt der Begriff Global Defense Force was. Ja, natürlich. Und ich nehme Tactics. Natürlich. Oh, falls ihr jetzt dachtet, ich und Shooter. Vergesst es. Vor allem so weit oben auf der Liste, hä? Global Defense Force Tactics. Gott, dieses Wuseln von 10 Millionen Ameisen. Ah gut, so viele waren es nicht, aber der halbe Bildschirm voller Ameisen, die andere Hälfte vor mit deinen Einheiten. Gib ihm. Ja. Das macht Laune. Das ist ein Blast from the Past, Global Defense Force Tactics. Das ist ein Blast from the Past. Jesus Christ. Ich erinnere mich an dieses dieses schlechte Intro, wo einfach nur eine Riesenameise. Top, top, top, top, ja. Top. Ah! Top, top, top, top, top, top. Take that! Oh, fuck me, das war so geil. Ich mag diesen Humor mit diesen Aliens greifen uns an, aber nicht irgendwelche, sondern Ameisen. Ja. Geil. Herrlich, absolut herrlich. Und bei Tactics, wie du überrannt wirst von Horden von Ameisen und du musst sie abwehren, das ist eine Herausforderung. Oh. Das Spiel war EDF, bevor es EDF gab. Also ich nehme an, dass EDF sich einfach daraus entwickelt hat, oder? Ja, ich glaube schon. Gehe ich stark davon aus. Sind nicht dieselben. Dafür sind ja auch die Namen viel zu ähnlich, also. Ja. Oh Gott. Sehr gut. Sehr, sehr gutes Spiel. Es war so ein gutes Spiel und seitdem liebe ich Tactics Games und verschlinge sie. Das ist völlig bescheuert. Ja, gegen diese Riesenarmen. Ey Gott, dieses Intro war so dumm. Herrlich. Es war so richtig schön, kennt ihr diese alten 50er-Jahre-Filme, wo sie einfach nur Ameisen in die oder Spinnen aus so einer. Ja, Angriff der Gigantula oder so ein Scheiß. Ja, ja, das ist, oh Gott, so war das auch aufgebaut, das war völlig irre. Ja, es ist so wie diese Trash-Horror-Filme früher. Sehr schön. Mit überdimensionierten Insekten. Kleiner Geheimtipp dazu, auch wenn es keine Rieseninsekten sind, sondern einfach nur Spinnen, Mörderspinnen. Mörderspinnen, ja, genau. Ja, ja, mit Captain Kirk, wie heißt der, William Shatner in der Hauptrolle. Ja, den erinnere ich. Unglaublich trashiger Scheißfilm, ich liebe das Ding. Ah, herrlich. Kommen wir zum Platz Nummer 2, meine Platz Nummer 2. Und da entführe ich euch in die Welt der Superhelden. Oh. In die Welt der Superhelden. Jetzt sagen wir natürlich, ja, es gibt ja wie Superhelden-Spiele wie Sand am Meer. Ja, gibt es. Aber diese Superhelden-Games, da gab es 2 Stück an der Zahl, wovon der erste noch relativ cool war und der zweite eigentlich auch gut war, aber sich überhaupt nicht verkauft hat. Diese Games spielen in dieser glorreichen Zeit der Silver Age der Comics. Silver Age heißt, dass alles komplett übertrieben ist, die Superhelden sowie die Bösewichte komplett bescheuert sind und der Held immer genauso sprechen muss, egal ob er gerade sitzt oder gegen böse Gegner kämpft. So spricht er die ganze Zeit. Diese Spiele nennen sich Freedom Fighters. Oh, Freedom Fighter. Freedom Fighters. Da klingelt wieder irgendwas. Es gab's, glaube ich, ich weiß nicht, ob es sie nur für PC gab. Ich hab's da beide für Steam. Das weiß ich noch. Ich hab's ja damals gekauft, noch in der Disc-Variante, aber ich glaube, ich hab's irgendwann für Steam nachgekauft. Die sind völlig wahnsinnig. Ja, ich erinnere mich. Nee, Quatsch, nicht Freedom Fighters. Freedom Force, sorry. Freedom Force. Freedom Fighters war was anderes. Freedom Fighters war dieser Shooter von den Hitman 2-Machern. Der ist auch sehr, sehr gut. Freedom Force war völlig irre. Da gab es einen Typ, der heißt Minuteman, das heißt, er sieht auch aus wie einer dieser damaligen Minuteman, der ein Superhelden ist. Du konntest auf diesen Karten, die du hattest, konntest du alles hochheben und damit die Gegner verprügeln, in so einem Echtzeitstrategiemäßigen Ding. Das heißt, du konntest so eine Laterne aus dem Boden reißen und die Leute halt einfach angreifen. So geil. Es sieht auf jeden Fall herrlich bescheuert aus. Ja. Es ist herrlich bescheuert, es ist völliger Wahnsinn, es ist einfach nur diese alten Comics. Gewesen, oder? Ja, es war ein PC-Game. Es war auch diese alten Comics. Es war so, so cool. Wir hatten Man-Bot, der eigentlich Dingens war, Iron Man. Wir hatten El Diablo, einen feuerwerfenden Luchador. Wir hatten irgendeine Amazonin, die groß werden konnte und nur mit Lies bekleidet war. Wir hatten den bösen Russen, gegen den wir gekämpft haben. So gut. So gut. So gut. Ein absolut herrliches Spiel. Und ich habe es geliebt, ständig irgendwelche Autos hochzuheben und damit das auf irgendwelche Leute zu schmeißen. Es war absolut geil, das Game. Es gibt auch einen zweiten Teil, Freedom Force vs. The Third Reich. wo man gegen Nazis kämpft und gegen Nazis kämpft und ihnen in die Fresse hauen, ist immer gut. Ja, Nazis neigen sich immer sehr gut dazu, verprügelt zu werden, ja. Ja, also absolut, herrlich. Man kann ihnen immer gerne in die Fresse hauen. Es ist wirklich gut. Also die zwei Games sind absolut großartig. Von denen hätte ich gern bitte Remakes, komplette Remakes. Komplett neu, dass man die nochmal spielen kann und vor allem, dass sie auch auf den heutigen Systemen nochmal laufen, weil die Dinger sind so geil, völlig wahnsinnig, völlig irre. Und wenn man vor allem auf diese alten Comics steht, die zum Beispiel diese allerersten Spider-Man-Comics oder die allerersten Superman-Comics, dann ist das Spiel auf 100% für jemanden etwas. Ich finde es geil. Und es würde super in unsere Zeit passen mit diesen ganzen Superhelden-Verfilmungen. Ja. Vor allem es wäre so geil, wenn du das nochmal bringst. Ich glaube, es würde jetzt richtig durchstarten. Das stimmt allerdings, ja. Also ich wäre wirklich dafür, wenn sie es nochmal machen. Jürgen, Platz Nummer 2. Ein Spiel, das ich tatsächlich schon mal erwähnt habe, nämlich Way of the Samurai 2. Oh. Oh. Ja, mit Absicht so weit hochgesetzt, weil mir das Spiel tatsächlich relativ viel bedeutet. Das ist ein sehr, sehr geiles Game. Ich mag die Way of the Samurai-Reihe, die sind ziemlich cool. Nee, ich mag den zweiten Teil sehr gerne, weil es halt in seiner Einfachheit kompliziert ist. Nee, das Coole ist halt, du bist halt wirklich einfach so ein herrenloser Samurai einfach, ja, der als Bettler fast schon in der Stadt einfach ankommt. Ja. Und du hast halt von Anfang an die Möglichkeit, Missionen zu machen, entweder für die Stadt selbst, für die kriminelle Organisation oder halt für das Shogunat. Und je nachdem hat sich dann immer die Story verändert. Mhm, das war sehr, sehr cool, stimmt. Und du hast halt deine Katanas gehabt. Jedes Katana hat eine eigene Haltung. Also es ist nicht so wie jetzt in anderen, moderneren Spielen, dass du einen Knopf drückst und der hält halt das Schwert nach oben oder in die Mitte oder nach unten. Nee, du musstest dafür extra ein Schwert haben, was diesen Stil hat. Und die Waffen konntest du halt leveln. Je mehr du sie benutzt hast, desto mehr Kombos hast du freigeschaltet. Und die konntest du dann auch beim Schmied dann aufwerten. Und die konntest du dann ins nächste New Game mitnehmen, wenn du es durchgespielt hast. Und dann immer weiter aufwerten. Und hatte schon so viele Mechaniken. Und jeder, ich kann mich ja da gar nicht erinnern, dass und es jeder, so viele und jeder, moderne und jeder Mechaniken der größeren hat. Story-Charaktere hat ein einzigartiges Schwert mit einzigartigem Skillset gehabt. Und es war halt total abgefahren. Und die Zwischensequenzen waren auch alle vertont. Und du konntest immer selber entscheiden, ob du ein Arschloch bist oder nicht. Das war richtig cool. Jetzt Beispiel, direkt die Eröffnungsszene, wo der Samurai halt in der Stadt ankommt. Er sitzt halt da und ist ziemlich verwahrlost. Und da kommt ein kleines, süßes Mädchen auf ihn zugerannt und gibt ihm halt ein Reisbällchen zum Essen. Einfach so, weil sie so ein liebes Mädchen ist. Und du kannst jetzt sagen, oh, danke schön, das war das Leckerste, was ich in langer Zeit gegessen habe. Und du kannst halt sagen, verpiss dich, was willst du mit mir, du Scheißgürre? Oder du sagst halt gar nichts. Und allein das hat schon Einfluss darauf gehabt, wie jetzt teilweise die Story mit dem Mädchen weitergeht. Ob du überhaupt das Mädchen nochmal triffst. Boah, heftig. Weil das ist auch eine der Story-Arcs, die du verfolgen kannst, weil dass du dann in der Verlauf der Story immer weiter das Mädchen beschützt, das eigentlich, weil sie nicht sprechen kann, weil sie traumatisiert ist, von einer Geisha ausgenutzt wird als Botenmädchen, obwohl sie ein ganz kleines Mädchen ist. Und dann kannst du halt erstmal ihr Hauslehrer werden, weil sie so viel bedeutet, und wirst dann sogar ihr Beschützer. Und das ist nur einer der, ich glaube, 4 Story-Arcs mit 6-7 Enden, die du spielen kannst. Wow, das ist ein geiler Pick. Ich wusste tatsächlich selbst nicht mehr, dass das Spiel so facettenreich ist. Ja, vor allem, wie umfangreich es ist, merkst du erst, wenn du es immer und immer wieder durchspielst. Und dich halt wirklich mal darauf konzentriert. Diesmal kommst ja nur in der Story voran. Du hast auch nur, ich glaube, in-game 2 oder 3 Wochen Zeit. Nagel mich nicht drauf fest. Mit Tagesabläufen, mit Morgen, Mittag, Abend. Und da kannst du halt dann immer Missionen machen. Und je nachdem, für wen du die Missionen machst, steigert sich da halt dein Status bei denen. Also ob du jetzt Schutzgeld eintreiben gehst, halt für die für die Gauner oder ob du halt fürs Shogunat halt die Gauner und die Schutzgeldeintreiber eben aufhältst oder ob du halt eben für das freie Volk dann halt Sachen machst, dass du halt kleine Botengänge erledigst für die Shopkeeper und so weiter. Und je nachdem entwickelt sich dann halt die Geschichte. Das ist halt total geil. Ja. Und es ist halt, du kannst das Spiel wirklich, keine Ahnung, 5-6 Mal durchspielen und du kannst trotzdem immer noch neue Zwischensequenzen erleben, weil die Event-Trigger halt einfach immer unterschiedlich an unterschiedlichen Tageszeiten mitunter sind. Es ist sehr viel umfangreicher und facettenreicher, als man sich das je vorstellen könnte. Aber das merkst du wirklich erst, wenn du es viel spielst. Wenn du es nur ein, zwei Mal durchspielst, wirst du nie erfahren, wie tief das alles eigentlich ist und wie die Charaktere alle miteinander eigentlich verwurzelt sind. Das erklärt, warum ich es gar nicht so hardcore in Erinnerung habe, weil ich habe es, glaube ich, einmal durchgespielt. Ja, glaube ich dir auch. Das ist halt nur so ein Spiel. Ich wollte es halt nochmal spielen und dann habe ich es nochmal gespielt und aus irgendeinem Grund habe ich voll in das Spiel reingegrindet und dabei erst wirklich festgestellt, wie viel du in dem Spiel eigentlich machen kannst. Weil allein hier die Geisha zu treffen ist nichts Selbstverständliches. Dafür musst du viel tun. Es ist halt, die meisten spielen halt wahrscheinlich auf der Seite vom Shogunat einfach, weil sich ja wie die Guten anfühlen im ersten Moment erstmal. Obwohl das Shogunat natürlich nicht immer die Guten sind, das wissen wir alle. Aber wenn man es nicht besser weiß, aber es ist halt irre. Das merkt man halt wirklich erst auch mit den 3000 verschiedenen Schwertern. Also sind, glaube ich, es sind auf jeden Fall mehrere hundert Schwerter und die haben mindestens 20 unterschiedliche Arten, sich zu spielen. Und du hast nochmal die 6-7 einzigartigen Schwerter, die krasse Kombos auslösen können, wenn du sie freigeschaltet hast. Das ist halt so ein Spiel, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, da rein zu grinden, gibt einem das Spiel wirklich viel. Glaube ich. Sehr, sehr cool. Da wurde ich gerade ein bisschen leidenschaftlich. Geredet haben, während du darüber geschwärmt hast, habe ich mir gerade Teil 2 kurz auf Amazon gesnackt. Die kommen demnächst. Sind noch bezahlbar? Jeweils 10 Euro. Ja, also da war ich jetzt ein bisschen leidenschaftlich, weil ich einfach weiß, wie unterschätzt dieses Spiel ist. Ja. Kann ich mir absolut gut vorstellen. Also sehr, sehr cool. Weil auch mein sehr, Kumpel sehr mich damals mehrfach gefragt hat, spielst du das Spiel immer noch? Ja, ich spiele es immer noch und ich werde es immer spielen. Ja, lass mich in Ruhe. Es ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Markus, Platz Nummer 2. Platz Nummer 2. Über das haben wir auch schon geredet, sogar heute. Jetzt kommt es King Quest. King's Quest. Und wenn ich mir da... King's Quest, und wenn ich mir davon einen aussuchen müsste, ich hätte am liebsten gern die gesamte Serie als Remaster. Aber wenn ich mir einen aussuchen müsste, das ist der, den ich nie durchspielen konnte, weil ich einfach zu doof war und die Sprache nicht kannte. Der Dreier. Und zwar ist der Fünfte. Nee, der Fünfer. Der Fünfte. Okay. Der Fünfer, ja, ja. Und ich habe erst im Rahmen dieser Liste herausgefunden, warum ich es nicht durchspielen konnte. Ich habe das, glaube ich, 3-4 Mal angefangen und konnte es nicht beenden. Ist das der mit der Mutter und der Tochter gewesen? Wo du zwischen der Alten und der Jungen hin und her wechseln musstest? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr so genau, weil mich triggert gerade eher der Moment, was habe ich verkackt in diesem Spiel? Und es ist mir jetzt egal, dass das ein Spoiler ist, aber der triggert mich so dermaßen. Ich habe es benannt als das Katzendilemma. Das Katzendilemma? Du kommst auf einen Screen, in dem eine Katze eine Maus jagt. Und wenn du nicht eingreifst, ist das Spiel für dich nicht mehr zu beenden. Dieser Screen taucht ein einziges Mal im Spiel auf. Wenn du in diesem einen Ablauf nicht reagierst und irgendwie eingreifst, kannst du dieses Spiel nicht mehr beenden. Du musst von vorne anfangen, wieder bis dorthin, diesen Screen machen, eingreifen, sonst kommst du am Ende des Spiels nicht weiter. Ich finde es sehr interessant, dass es ein Video gibt bei der GameStar, gemacht von Heinrich Lenhardt, einer der Übersetzer damals von Monkey Island 2, der gesagt hat, King's Quest, legendär schlecht. Eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten. King's Quest 5, eins der schlechtesten Games aller Zeiten. Sehr, sehr nice. Hier ist es bei mir die Emotion, weil ich es einfach damals für meine Adventure-Verhältnisse nicht durchgespielt habe. Und ich habe mich damals durch Try and Error durch viel durchprobiert, auch wenn ich nicht verstanden habe, was ich da tue. Als Kind, wir hatten ja noch Zeit. Stimmt. Und das ärgert mich so hart, dass ich es einfach durchspielen will. Drum dieser spezielle Pick, auch wenn es nicht das beste King's Quest ist. falls du sie nachhören möchtest, du kannst sie spielen auf Good Old Games Teil 1 bis Teil 8. Alle sind dort erhältlich. Ist der dritte nicht der beliebteste? Der dritte ist der beliebteste. Der dritte ist der beliebteste, ja. Oh, zu Recht. Auf Good Old Games gibt es sogar, glaube ich, mit Deutsch Update oder sowas. Soweit ich weiß, gibt es in jedem Forum, gibt es zu jedem Spiel einen Forum-Eintrag, wo du dir den Deutsch-Patch runterladen kannst. Genau. Richtig. Sehr schön. Aber ich hätte es einfach gern als Remake, die komplette Reihe. Und bitte lasst es so. Also nehmt dieses Dilemma nicht raus. Die heutige Gamerschaft kann auch gern mal wieder lernen. Wenn ihr verkackt, müsst ihr von vorne anfangen. Entschuldigt die derbe Aussprache. Ja, aber das kannst du vergessen, dass es drin gelassen wird. Dieses Spiel ist dafür verantwortlich, Stefan, dass ich Final Fantasy 8, glaube ich, 38, 39 Mal von vorne angefangen habe. Weil irgendwas falsch war. Und ich mir dachte, gut, fängst du von vorne an, kommst du eh schnell wieder hin. Es fühlt sich nicht richtig an. Nochmal von vorne. Ja, richtig. Irgendwoher muss es ja kommen, dass ich das so agiere. Sehr, sehr schön. Aber da wäre ich auch dafür. Da hätte ich auch nichts dagegen. Kommen wir, bevor wir zu Platz Nummer 1 kommen, kommen wir zu den Honorable Mentions. Hurra! Meine Honorable Mentions sind, als allererstes hätte ich bitte gern Deus Ex 1. Oder allgemein mit dem neuen Deus Ex, aber ich hätte gern bitte Deus Ex 1 bitte als Remake. Ich liebe Deus Ex. Legendär riesig 1. gewesen für seine Zeit. Ich liebe dieses Spiel absolut. Ich habe auch hier die PlayStation 2 Variante stehen. Ich liebe dieses Spiel abgöttisch. Es ist so eine gute Story. Es ist so ein geiles. Du kannst alles machen in diesem Game. Du kannst jede mögliche Variante von diesem Game spielen. Du kannst die Quests oder die Quests, die du hast, kannst du auf verschiedene Art und Weise lösen. Ich liebe dieses Spiel. Und das Laserschwert war tatsächlich ein Laserschwert. Es sah aus wie ein Schwert, nur mit Lasers. War schön, wunderschön. Mit Lasers. Ich liebe es. Mit Lasers. Laser. Laser. Laser. Es ist so gut. Ich liebe dieses Game und ich hätte das gern als vernünftiges Remake mit der Grafik von dem letzten Deus Ex, bitte. Das wäre sehr, sehr nice. Da hätte ich nichts dagegen. Absolut. Als nächstes auf meinen Honorable Mentions ist The Saboteur. Oh, sehr unterschätzt. Sehr unterschätzt, ja. Ja, The Saboteur war ein sehr, sehr unterschätztes Game. Als ein Ire in Paris Nazis punchen, fuck yeah, give it to me. Vor allem, du hast in Frankreich in eine Bar. Ja. Kommt da hier in Frankreich in eine Bar und punch das mal fucking Nazis. Du hattest die geile Möglichkeit, wenn du so Außenposten befreit hast, das war alles schwarz-weiß, nur mit ein bisschen Farbe, ich liebe diesen Stil. Und wenn du diesen Außenposten befreit hast, wird es wieder farbig. Das war so cool. Du hast hast du deinen Progress im Spiel gesehen, weil Frankreich oder Paris in dem Fall halt immer farbenfroher wurde. Ja, es war so, so geil gemacht. Ich liebe die Story, ich liebe den Hauptcharakter. Die Story ist typisch, ihr kämpft gegen irgendeinen so komischen. Streng genommen war es einfach Mafia mit einem anderen Skin. Im Prinzip ja. Es war so, es war sogar mit dem Augenzwinkern, dass der Hauptcharakter ja sogar Fahrer ist. Ja. Und du musst, glaube ich, sogar eine Rennmission machen, aber die war nicht im Ansatz so schwer. Nee, du hast am Anfang eine Rennmission machen müssen und du hast gegen den Deutschen verloren und das. Ja, weil dein Ausdauer manipuliert wurde, glaube ich. Ja, und dann wurdest du dem das Heimzahlen und dann geht die ganze Scheiße halt los. In dem Moment startet genau der Zweite Weltkrieg. Oder die Invasion von Paris. Es ist ein sehr, sehr geiles Game. Sehr, sehr unterschätzt, leider. Wenn man das. Ja, untergegangen damals in den ganzen GTA-Likes halt. Das war auch das letzte Spiel der Firma, die das gemacht hat. Die sind danach pleite gegangen. Das war ihr letztes Game. Ja, es war ja auch sehr ambitioniert. Ja. Das witzigerweise war das ihr Bestes. Also ausgerechnet das Game, was ihr letztes war, war ihr bestes Game. Sehr, sehr schade. Das war Pandemic Studios. Und die haben das Spiel gemacht. Pandemic sind unter anderem bekannt für die Mercenaries Games. Wollte gerade sagen, die haben Mercenaries gemacht. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Mercenaries 1, Mercenaries 2. Die haben aber auch gemacht Battlefront und Battlefront 2. Von Mercenaries war eigentlich nur der erste Teil wirklich gut. Der zweite war dämlich. Der zweite war ziemlich scheiße im Vergleich zum ersten. Ja, die Games haben sie halt gemacht gehabt und auch Destroy All Humans 1 und 2. Destroy All Humans habe ich geliebt. Wo wir gerade dabei sind, können wir dann einfach Mercenaries 1 mit in die Honorable Mentions einfach schmeißen? Oh ja, bitte. Nichts dagegen. Wie gesagt, ich liebe The Saboteur. Es ist für mich eines der absolut besten Games, die ich hier gespielt habe. Ich hätte gern bitte ein vernünftiges Re-Release einfach nochmal. Weil der Stil ist war ganz cool. Als Re-Release mit kürzeren Ladezeiten perfekt, ja. Hätte ich absolut nichts dagegen. Dann als nächstes bei mir ist To Crime, der erste Teil. Der gute Teil. Wo wir gerade von GTA-Clones reden. Ich liebe To Crime. To Crime ist abgefuckt ohne Ende. Es ist so bescheuert. Ja, vor allem, dass es am Ende auf einmal so völlig auf einmal Magie und Mystik und Drachen und so, wo bin ich jetzt gelandet? Du fängst an als Polizist in Amerika irgendwo, ich glaube New York oder so ist es. Es heißt und am Ende Crime kämpfst Streets du, of L.A., Stefan. Ja, oder L.A. Also bist du Los Angeles, würde ich behaupten. Du fängst da an als Polizist und am Ende kämpfst du gegen irgendeinen Wukong-Dude in einem Duell auf Leben und Tod auf einem Wolkenkratzer. The fuck just happened. Es hat völlig bescheuerte Parts, die auseinanderspreaden von der Story. Du hattest verschiedene Story-Parts, wenn du zum Beispiel, ich glaube, dein Love Interest gestorben ist, bist du zum bösen Oberdämon geworden. Du konntest Wahnsinnig. Generell entscheiden, ob du ein guter oder ein böser Cop bist. Ja. Es ist wahnsinnig. Ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und habe Autos mit einem Schuss in die Luft gejagt. Es ist komplett wahnsinnig. Wenn du auf den Tankdeckel geschossen hast, ist es immer gleich explodiert, ja. Auf den Tankdeckel und auf die Stoßstange aus irgendeinem Grund. Es ist komplett wahnsinnig gewesen. Es war richtig cool. Ich hätte das gern nochmal in der Grafik von GTA 6, bitte. Ja, klar, gleich GTA 6. Ja, klar. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ihr nehmt gleich den Quantensprung. Ja, dann noch zwei Stück, bevor mein Platz Nummer 1 kommt. Da kommen wir aber erst zu euren Honorable Mentions. Meine zwei letzten Honorable Mentions sind einmal Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Wir haben gerade ein neues Indie-Game, was demnächst rauskommt. Schieben wir das alles gleich mit dazu. Und ich hätte bitte gern Re-Release von der Kaisergruft, weil das war nämlich sehr unterschätzt. Das war nämlich sehr, sehr unterschätzt. Das sehr, sehr gutes 3D-Indie-Game. Das war nämlich richtig geil. Weil die Leute spielen jetzt auch so, ja, hier, man kann Indiana Jones jetzt aus der Ich-Perspektive spielen. Ja, das hast du in der Kaisergruft auch gekonnt. Und du konntest auch Leute whippen. Also, okay. Aber das hätte ich gerne nochmal als Release. Und eins der Games, die ich sehr gerne nochmal hätte, und zwar auch als HD-Variante, weil ich damit unglaublich viel Spaß hatte und ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Games mögen würde. Aber das ist eigentlich so Games, was eigentlich Markus gern gespielt hat. Nur ich hab's gern gespielt, weil ich da meine eigene Pizza erstellen konnte. Und zwar Pizza Connection 2. Ja, Pizza Connection. Ich liebe Pizza Connection. Vergessen. Ich liebe Pizza Connection 2 und 1. Ah, du konntest deine eigene Pizzas erstellen. Du konntest Mafias auf andere Pizza-Leute hetzen. Du konntest Bomben in den Geschäften legen. Ich liebe dieses Spiel. Oh, herrlich, das war so cool. Aber glaub mir, auch das Spiel würde nie ein Remake bekommen, weil es gewaltverherrlichend ist. Es gibt Teil 3 in 3D und Teil 4, der gar nicht so lang alt ist und richtig scheiße ist, by the way. Ja, aber die alten waren ja noch cool, weil du wirklich Mafiosis anheuern konntest, die deine Konkurrenz davon überzeugen, die Stadt zu verlassen. So, so gut, so, so gut, so, so gut. Bevor wir aber zu meinem Platz Nummer 1 kommen, kommen wir zu Jürgen mit seinen Honorable Mentions. Meine Honorable Mentions, hurra. Da haben wir zum einen Shenmue. Oh Gott, nein. Das will ich nochmal. Oh Gott, doch. Das will ich nie nochmal haben. Shenmue. Oh Gott. Weil ich hätte gerne das alles mal ein bisschen beschleunigt. Weil das Spiel ist gut, aber das ist halt, bis er alles mal in die Hand genommen hat, weil die damals ja unbedingt mit den ganzen Animationen angeben mussten, war das mitunter sehr, sehr anstrengend. Wobei, ich muss tatsächlich den Games danken, dass sie erschienen sind, ansonsten hätte ich nicht Yakuza. Und ich denke, das mit den ganzen Side-Activities, die du machen kannst und alles, es war seiner Zeit halt eigentlich sehr voraus. Und ich finde, wenn du es heute nochmal mit sehr, sehr viel Quality of Life nochmal ein bisschen mit ein bisschen Herzblut reinballerst, kann es ein richtig geiles Spiel werden. Weißt bitte, bitte, furchtbar schlechte Sparausgabe nochmal. Ja, da kannst du einfach die Originalfiles benutzen. Ja, die so compressed sind, dass sie im Original schon scheiße klingen. Oh ja. Oh Gott. Dann hätte ich hast dann noch... Hast du Shenmue 3 gespielt eigentlich? Sorry, hast du Shenmue 3 immer gespielt? Noch nicht, obwohl ich es hier habe. Oh Gott, lass es. Oh Gott. Oh Gott. Lass die Finger davon. Nee, es spielt sich genauso wie die ersten, ich weiß. Dann haben wir als nächstes ein PS2-Spiel tatsächlich, auch wieder ein Dark-Fantasy-Spiel. ja, sowas aber. Primal, wenn man das noch kennt. Ja, Primal ja. sagt mir was. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Die hier, ich habe ihren Namen vergessen, hieß sie Jen oder so, die mit ihren, und ihren Gargoyle-Kumpel da die durch diese Fantasy-Welt laufen und sie halt immer diese besonderen Kräfte bekommt. War das nicht ein Xbox-Exclusive-Game? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war. Ich habe es auf jeden Fall für die PS2 hier, also. Ich bin mir nicht sicher. Es gab es, glaube ich, auch für die Xbox. Kann gut sein, aber ich habe es halt als PS2-Spiel. War auch wieder hier, weil es so ungewöhnlich für mich war, weil ich ja auf der PS2, ich kam ja vom Nintendo und ich habe dann natürlich alles gefeiert, was düster und dunkel und Goth war. Und dementsprechend fand ich Primal auch großartig. Das Problem ist halt, heutzutage spielt es sich halt unfassbar hakelig. Ist halt leider nicht so gut gealtert. Aber die Story ist cool, die Charaktere sind cool, gerade wenn halt die Hauptcharakterin, die Protagonistin, sich immer mit dem Gargoyle streitet, ist sehr lustig. Weil sie hat natürlich überhaupt keinen Bock auf die Scheiße. Und der Gargoyle ist halt immer da, um sie an ihre Pflichten zu erinnern. So, ja, konzentrier dich doch mal. Können wir jetzt mal bitte weitermachen? Es ist super. Sehr unterschätzt, meiner Meinung nach. Sehr cool. Ich hab's nie gespielt, aber ich kenne das Game. Ist nice. Zwei Stück habe ich noch. Zum einen halt ein Xbox Original Game, Ninja Gaiden. Also das 3D Ninja Gaiden, das erste. Oh. Das hätte ich gerne. Gab's das Re-Release, glaube ich. Ja, aber ich möchte das mit neuerer Grafik haben. Das Kampfsystem können sie unangetastet lassen, weil du spielst sie immer fluffig, aber ich will die Grafik angepasst haben, ich will vor allem die Kamera angepasst haben. Ja, die Kamera war dein größter Feind. Die Kamera kam der schnellen Action überhaupt nicht hinterher damals. Das war ganz, ganz fürchterlich teilweise. Das war dein größter Feind in dem Game. Ja, nicht der hohe Schwierigkeitsgrad, sondern die scheiß Kamera. Und an sich super fast, super schnell gepaced, super gut gemacht. Ryo ist sowieso ein geiler Charakter. War damals ein richtig gutes, schnelles Actionspiel. Da kann man immer wieder zocken. Man darf halt nur von dem Schwierigkeitsgrad keine Angst haben. Aber wer Ninja Gaiden kauft, weiß, was er bekommt, meiner Meinung nach. Das ist so schade, dass sie von Spiel zu Spiel immer schlechter wurden. Ja, das stimmt alles. Obwohl der zweite, der war eigentlich noch ziemlich gut. Der dritte war der dann scheiße war. Ja, da gab es doch so einen Zombie-Ableger, der richtig kacke war, so ein Comic-Look. Ja, ja, das war ja ein Spin-Off. Das war ja irgendwie nie so ja, richtig. Komplett am Müll. Und dann als letztes habe ich dann noch Zone of the Enders, The Second Runner. Oh, yeah. Weil das erste Zone of the Enders war okay. Das sage ich jetzt mal vorsichtig. Das Kampfsystem von Zone of the Enders 1 war gut, aber du hast so unendlich viel Backtracking in dem Game gehabt. Das war ganz fürchterlich. Und dann kam der zweite Teil, der so eigene handgezeichnete Anime-Sequenzen hatte. Alles komplett vertont und halt dieses unglaublich schnelle, geniale Hack-and-Slash-Kampfsystem in einem Mech. Du sitzt ja als Hauptcharakter in einem Mech drin und er ist halt mit Jehoti, seinem Mech, ist er halt verbunden und wenn er da rauskäme, würde er sterben, natürlich. Und da lebst du halt die Abenteuer und kämpfst halt. Es ist einfach nur richtig, richtig geiles Hack-and-Slash-Action-Game. Wenn man Devil May Cry 2-3 zu oft durchgespielt hat, kann man sich auch das mal reinziehen. Ist übrigens von Hideo Kojima gemacht. Ja, er war der Game Director. Gab's auch eine HD-Version damals dazu, war glaube ich die Demo drauf von dem Hack-and-Slay Metal Gear. Ja, das weiß ich noch. Und beim Original PS2, also beim ersten Teil lag die Demo von Metal Gear 2 dabei. Und, ja, richtig. Auf jeden Fall hat es halt Kojima typisch eine total viel zu vielschichtige Story gehabt, mit viel zu abgedrehten Charakteren, aber deshalb liebe ich es einfach. Hast dann natürlich auch noch sein Love Interest mit den viel zu großen Brüsten gehabt, wie sich das gehört seinerzeit. Selbstverständlich. Die sich natürlich in ihn verliebt, obwohl sie am Anfang nicht leiden kann. Wie könnte es auch anders sein? Wie könnte es anime-protagonistisch natürlich sein? Ja, ja, weil er hat ja auch die gleiche Frisur wie Leon. Also muss er ja die Frauen alle anziehen. Das ist ja normal. So eine Backstreet-Boy-Frisur zieht einfach die Frauen an. Das ist einfach so. Und es liegt an den Frisuren. Ich hab's immer gesagt. Ja, und JHT, das ist halt hat halt eine eigene KI, dein Mech. Also die spricht auch mit dir. Und hat jetzt so ein bisschen so, von der Stimmlage her ist so ein bisschen wie GLaDOS, aber natürlich nicht so sarkastisch. Das ist sehr, eher sehr KI-unterstützend und eigentlich nur so. Aber einfach mal anspielen, wenn man schnelles, geiles Action-Game braucht, ist es richtig gut. Deshalb hätte ich da sehr gerne ein Remake von, in der aktuellen Fox Engine, wenn es geht. Oh. Oder in der Engine von, wie hieß das, Mac Game von Armored Core. Ja, nehme ich auch. Nehme ich auch. Auf jeden Fall. Wäre auch nice. Ist das so eine Spielereihe, die leider nicht erfolgreich genug war, dass Konami sie weitergeführt hat? Ich denke, dass da Kojima noch genug Ideen für 5 weitere Teile gehabt hätte. Es ist Kojima, selbstverständlich. Ja, ja, klar, die hatte bestimmt vermutlich auch seine Schublade. Vermutlich hätte das dann verbunden mit Death Stranding und dann mit Metal Gear und so weiter. Und dann mit PT am Ende, wenn es drauf geworden wäre. Das wäre ziemlich witzig gewesen. Das okay, war in der Markus, meine Honorable Mentions. So noch Markus, hau raus. Markus, hast meine du Honorable Mentions. Warte, ja, warte, hast du Son of the Enders gespielt? Ja, habe ich gespielt. Echt? Oh, okay. Alles klar, hau raus. Ich habe mehr gespielt, als man mir zumutet. Aber ich möchte jetzt bei den Honorable Mentions erstmal mit etwas aufgenommen haben, weil ich einfach, wenn ich mich daran erinnere, es hat es Spaß gemacht, obwohl es absoluter Müll war. Also, wenn ich euch erzähle, worum es geht, dann wisst ihr, was ich meine mit absoluter Müll. Das ist doch eher meine Schwarte. Wer wollte nicht schon immer mal Godzilla bekämpfen oder sowas? Ich habe Angst. Wer wollte nicht schon immer Riesenaffen, die auf Türme klettern, bekämpfen? King Kong-mäßig. Damit kann sich noch jeder anfreunden. Es gibt eine Sparte des Spiels, die nicht nur jegwidrige Vorzüge von edgy Anime-Fans bedient, sondern auch noch das, was ich gerade genannt habe, indem du ein Hubschrauberpilot bist und eine überdimensioniert riesengewachsene Frau davon abhalten musst, Städte und Großstädte zu zerstören. Und nebenbei schießt du auf Aliens. Ich kenne das Game. Ja, ich auch. Die letzte Mission ist wirklich, sie klettert einen riesen Turm hoch, du bekämpfst einen Alien, plus musst die Frau davon abhalten, hochzuklettern. Ja, es ist völlig irre, ich kenne das Game. Demolition Girl. Ja, oh Gott. Du scannst dann auch noch die einzelnen Körperregionen, nachdem welche Waffe am wirkvollsten ist, um sie wieder zurück ins Meer zu treiben. So ein Bullshit. Absolute Trash-Perle, das Ding. Das ist so schlecht, dass es irgendwie schon wieder Spaß macht. Deswegen wollte ich es gleich als erstes nennen, so ein richtiges Trash-Ding. Ja, da muss ich auch gleich an dieses Moskito-Spiel denken, wo du da die ganze Zeit die... Ja, oh ja. Mr. Moskito. Ja, genau. Ja, aber das ist noch trashiger gewesen. Ein weiteres Ding, tatsächlich ein bisschen ernst gemeinter, ist, ich habe mittlerweile nur noch die analoge Variante da. Hero Quest, das Videospiel. Zum Brettspiel. Also quasi Dungeons & Dragons. Richtig. Du bist ein Held, du gehst in den Dungeon und musst irgendwas bekämpfen. Ah, das Ding. Okay, gut, ja, das kenne ich. Also es hat wirklich nicht viel Story. Dann etwas, was wieder in die Sierra-Schiene laufen würde von der Zeit, ist Goblins. Goblins ist cool. Richtig Goblins geil. Cool, ja. Also alle Teile, ob Goblins. Alle die geil. Die haben immer nur ein weiteres I daran gehängt, das war voll geil. Richtig. Und du hast auch dieses mehrere Charaktere-Puzzle, was ich sehr, sehr geil fand. Ja, das war auch sehr, sehr geil. Das ist so ein nice Feature, was viel zu selten genutzt wird eigentlich. Weil du dafür halt kreativ sein musst, weil sonst ist es sehr langweilig. Nein, ist ja so, das meine ich gar nicht böse. Ist so. Damit das nicht einfach nur, ja, ich stelle den auf den Schalter und den anderen Charakter auf den Schalter. So habe ich beide Charaktere benutzt. Da muss schon ein bisschen kreativ sein, damit das gut funktioniert und auch über das ganze Spiel funktioniert. Wie der Multiplayer-Modus bei Portal 2. Ja, zum Beispiel. In den Goblin-Teilen hat es funktioniert. Ja, hat es. Und da waren es 3 Charaktere. Dann Dino Crisis hatten wir schon. Schön, dass wir es alle auf der Liste hatten. Habe ich noch nice. Einen zweiten Teil wieder. Einfach weil das erste Mal in so einer 3D-Personality war. Und zwar Kagero, eher bekannt bei uns als Deception 2. Oh, Deception! indem du nur Fallen legst, um irgendwie Eindringlinge von dir fernzuhalten. Da hast du so ein Anime-Girl-Spiel, das die Fallen stellt, oder? Glaube ich. Kann das sein? Da hast du ein Anime-Girl gespielt. Ja, dann weiß ich, welches Spiel das ist. Also das war Kagero Deception. Ja, ja, das kenne ich. Und ich habe es geliebt, damals einfach nur diese Fallen zu legen. Du musstest die Sprache nicht verstehen, du musstest nicht wissen, worum es geht. Du verteilst einfach in diesem ganzen Gebäude willkürlich Fallen und lockst die Leute da rein. 108 Euro, let's go, Freunde. Ja, ich habe nicht behauptet, dass es günstig wird. Ich habe euch gesagt, ich grabe wieder. So kommen auch so teure Spiele wie vorher das 1500-Euro-Spiel. Und der letzte Pick ist einfach, gut, heutzutage lebe ich es aus, weil es keinen Remake davon gibt in Valkyrie Chronicles Squad 7 Move Out. Aber das hat es noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben. Panzerfahren. An Geschichte kann ich mich nicht mehr erinnern. Metal Saga. Oh! Metal Saga. Ich habe es geliebt, einfach sinnlos mit diesem Ding rumzufahren. Ich habe eh nichts verstanden. Das sind immer so Metal Zeiten Saga. Gewesen, wo du denkst, hey, ich lerne die Sprache doch durchs Spielen. Ja, ja, genau, richtig. Und das Intro ist schon geil mit diesen halbnackten, was waren's, Römer oder Spartaner, die ich da auf der Bühne mehr. Tanzen, so als Werbeslogan. Es ist nur total völlig irre. Cool. Ja, ich erinnere mich dran. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Sehr, sehr, sehr nices Game. Sehr, sehr cool. Okay, das war dann auch schon die letzte Honorable Mention. Gut, dann möchte ich noch schnell eine Honorable Mention reinschmeißen, wo Markus gerade von Godzilla und so sprach. War of the Monsters. Kennt das noch jemand? Ja. Für die PS2? Ja. Es ist einfach ein Beat'em Up gewesen, wo man jeder ein Monster nimmt, ein Lava-Monster, Godzilla oder King Kong und sich gegenseitig aufs Maul gehauen hat. Oh, ich hab's mit meinem Bruder geliebt. Wo du diesen trashigen Moderator mit dabei hattest. War of the Monsters. Total bescheuertes Game. Das war auch so ein 3D-Arena-Klopper. Das heißt, du konntest dich mit den Monstern auch frei da drin bewegen und alles kaputt machen. Und du konntest danach mal die ganze Stadt planen. Ja, es war großartig. Und du konntest auch, wenn dein Gegner geworfen hast, ist er auch dann in die Wolkenkratzer gefallen. Die Wolkenkratzer sind dann einfach explodiert. Oh man, nice. Wo wir bei Trash-Games waren. Ja, es war unglaublich trashig, aber halt gewollt trashig. Das Spiel wollte so scheiße sein. Und das war auch nur sowas, das spielst du, wenn du angetrunken mit deinen Freunden einfach nur ein bisschen was kaputt machen willst. Ja. Aber geil. Brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Remake, aber ich wollte das Spiel erwähnt haben, wo er gerade davon geredet hat. So. Ganz kurz, bevor wir zu meiner Nummer 1 kommen, ganz kurz, wenn Marco schon sagt, hier mit Adventures und die keiner mehr kennt, gib mir noch mal bitte das Geheimnis der Druiden. Vielen Dank. Kennst du das noch, Markus? Jetzt hast du mir was für den dritten Teil weggenommen. Das Geheimnis der Druiden ist ein düsteres Adventure, was vollkommen wahnsinnig ist, vollkommen irre ist. Es geht um okkulten Shit. Man isst irgendwann Menschenfleisch, weil man verhext wurde. Es ist völlig wahnsinnig. Es spielt gleichzeitig in der Neuzeit, gleichzeitig in der Vergangenheit. Es ist völlig irre und es hat eins der bescheuertsten Videospielenden aller Zeiten. Kann ich nur empfehlen. Ein Spiel, auf das wir auch keine Chance haben werden, ein Remake zu bekommen. Ja, das ist unmöglich. Ich kann dir auch noch ein Spiel für den dritten Teil wegnehmen, Markus. Gabriel Knight. Oh ja, das ist sehr, sehr geil. Ich finde trotzdem wieder irgendwelche Sachen. Ja, logisch tust du das. Die sind trotzdem sehr, sehr geil. Und wenn es wieder irgendwelche Sachen sind, die nie wieder ein Remake bekommen können, weil sie so schlimm sind. Gut, aber kommen wir zu Stefans Platz 1. Meine Platz Nummer 1. Diese Spiele sind gerade durch Baldur's Gate 3 sehr im Kommen. Diese Spiele sind auch, sind halt wieder im Kommen, Gott sei Dank. Das heißt, sie werden immer beliebter, das ist das Schöne. Das heißt, solche RPGs halt, wie zum Beispiel Pillars of Eternity, oder halt die ersten beiden Baldur's Gate Teile. Oder aber das Spiel, wovon ich mir schon seit Jahrzehnten endlich ein Remake wünsche, von mir ist auch gerne derselben Grafik, von mir ist auch gerne eine abgedateten Grafik, kein Problem. Aber ich hätte bitte gern Icewind Dale 2 als Remake. Ich liebe Icewind Dale 2. Ich liebe die Story von diesem Spiel. Ich liebe die Atmosphäre von diesem Spiel. Es ist eine Schneelandschaft. Ich bitte euch. Es ist Schnee. Ich liebe Schnee. ich liebe die Story. Ich liebe die Musik. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe alles an diesem Game. Ich weiß, es ist nicht der beliebteste Teil der Reihe. Für mich ist es der, für mich ist es einer der besten RPGs oder halt, wie heißt das Genre nochmal? CRPG. CRPGs, die ich jeweils gespielt habe in meinem Leben. Ich finde dieses Spiel absolut großartig und wünsche mir schon seit Jahren, dass es endlich ein Remake von diesem Spiel gibt, weil der Source Code von dem Game ist leider verloren gegangen, weswegen man leider bisher noch nichts gehabt hat. Aber vielleicht. Da müsste man Black Isle wiederbeleben, dass sie die in der Engine das nochmal aufbauen, ja. Ich bestimme irgendjemand auf irgendeiner Diskette rum, in irgendeinem Büro vermutlich. Dennoch, ich hätte es gern bitte nochmal in hübsch, zum Beispiel in der Grafik von Baldur's Gate 3 zum Beispiel. Wenn Larian sich entscheidet, hey, wir machen ein neues Icewind Dale, dann falle ich denen zu Füßen und küsse sie so lange, bis sie nur noch Stumpen sind. Es ist tatsächlich, also wir wissen ja noch nicht, was kommt, das wäre sehr, sehr nice. Dennoch, das ist meine Platz Nummer 1 bei Icewind Dale 2. Habt ihr Icewind Dale 2 zweimal gespielt eigentlich? Leider nicht. Ja. Leider nicht. Markus, du aber schon. Ja, aber auch nur angespielt. Du weißt, wie ich damals mit solchen CRPGs war. Ja. Alle angefangen und nichts beendet. Wieso bei einem bleiben? Richtig. Kommen wir aber zum Platz Nummer 1 von Jürgen. Den habe ich mir extra für mich und Markus ausgesucht. Ja. Oh, ja, jetzt bin natürlich. Ich und zwar möchte ich ein 2D-HD-Remake in einer Collection von Fire Emblem 1 bis 6. Ja, bitte. All die Teile, die nie zu uns gekommen sind, will ich gerne einfach endlich zocken. Das stimmt, ja, das wäre sehr nice. Ja, das wäre sehr, sehr nice. Ich bin dabei, gekauft. Ja, sag ich doch. Vor allem, die nicht mehr bezahlbar sind. Ja, vor allem, die haben ja alle nur Fanübersetzungen. Die sind ja nie offiziell außerhalb von Japan erschienen, bis der GBA-Teil, der siebte, dann kam. Deshalb, ja. Gib mir 1 bis 6 in 2D HD. Damit ich eigentlich auch mit Roy und Elewood, also vor allem mit Roy, ja, endlich spielen kann. Oder Marths Abenteuer in würdig, weil Shadow Dragon, das DS-Spiel, war dem Spiel nicht würdig. Das ist eines der schlechtesten Fire Emblems, die ich je gespielt habe, von der Optik her. Da haben sie sich gar keine Mühe gegeben, weil das Spiel an sich ist gutes Fire Emblem, aber es war fürchterlich. Ugh. Und es war halt für Fire Emblem Empfindungen schlecht. Ja, einfach weil die Animation, wenn du vorher die GBA-Teile gespielt hast, war so trist. Es war furchtbar. Und dementsprechend, aber 2D HD 1 bis 6 kann doch nicht so schwer sein. Ich hätte da so unendlich viel Bock drauf, vor allem. Ich lebe ja immer noch in der Hoffnung, dass wir es den Leuten nicht sagen müssen, sondern dass es irgendwann kommt. Deswegen habe ich es noch nie auf eine Liste gepackt. Nintendo musst du es sagen. Nintendo, wenn ich immer wieder Videos sehe von Leuten, die halt sich dann die ROMs mit den Fanübersetzungen reingezogen haben und dann immer erzählen, wie geil 4, 5 und 6 sind. Ja. Ich will das einfach zocken, bitte. Nintendo, ja. Tut einen kleinen, dicken Nerd den Gefallen. Da wäre ich auch dafür. Hätte ich auch nichts dagegen, absolut. Wäre sehr, sehr nice. Kommen wir zum spannendsten Platz 1. Deswegen habe ich dich ja genommen als Letzter, weil du die bekloppteste Liste von hast. Obwohl ich euch auch eigentlich überrascht habe mit dem ganzen Zeug. Also diesmal hast du aber auch ordentlich rausgehauen. Ja, ich war wieder die Basic Bitch, wie immer. Markus, hau raus, was ist dein Platz 1? Der Platz 1, ich bin gespannt, ob den überhaupt jemand jetzt kennt von euch. Es ist eigentlich, ich würde sagen, es ist die Zeit dafür, dieses Spiel rauszubringen, weil wer mag aktuell nicht irgendwie Stadtbau, Überlebenskampf, Evolution? Das trifft doch alle Spielerschaft gerade hoch und runter. Und wer möchte nicht mal wieder so was Ähnliches wie Dark Cloud haben? Nur spreche ich jetzt von, du fängst wirklich an der Pike der Menschheit an. The Adventure of Darwin. What the ein fuck? Uraltes Spiel, PlayStation 2 Spiel, in dem du als, ich glaube, das ist in Deutschland gar nicht erschienen, das musstest du irgendwie aus dem europäischen Markt dann dir holen, in dem du als Affe beginnst, deinen eigenen Stamm zusammen sammelst, dem zum Überleben sorgst, dort ein Dörfchen baust, immer weiter ausbaust, sie weiterentwickelst, bis du dann zum Steinzeitmenschen auch wirst. Und du hast dann immer deine ganzen Bewohner, die sich größtenteils hinter dir entlang wuseln und mit dir Nahrung sammeln, Steine heben, Tiere bekämpfen, total crazy. Die Aufgabe ist einfach nur, ein Steinzeitdorf zu erstellen und zu überleben und deine Leute zu entwickeln, damit du überleben kannst. Und dafür musst du Nahrung sammeln, Materialien sammeln und das Wissen überhaupt durch Level-Ups erwerben. Okay. Davon habe ich noch nie gehört. Wie heißt das? Die Adventure of Darwin? Die Adventure of Darwin. Darwin, okay. Darwin, ja. Wie der Wissenschaftler. Adventures of Darwin. Oh, okay, hier sehe ich es gerade. Für die PS2 gab es das damals. Oh, interessant. Ja, da habe ich auch noch nie davon gehört. Und wieder einmal hat er uns überrascht. Unbekanntere Variante. Aber ich dachte mir, solche unbekannten Perlen, die hätten es verdient, mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Und die haben damals wahrscheinlich nur nicht die Plattform gehabt, um erfolgreich zu sein. Das hilft auch nichts, dass das Spiel anscheinend sehr mittelmäßig war. Ja, für damalige Verhältnisse. Sehr interessant, sehr interessant. Wie es mal wieder der Markus geschafft hat, uns völlig die Schuhe auszuziehen. Allein dafür hat sich der Cast gelohnt, ja. Allein dafür lohnt sich dieser Cast. Deswegen haben wir ja nochmal gemacht. Deswegen haben wir ja nochmal geremaked. Aber jetzt werde ich halt dann auch immer moderner und dann kommt es immer mehr in meinen Jetzt-Spielstil. Dennoch, nice. Sehr, sehr cool. Davon habe ich echt noch nie gehört. Wieder etwas, was man sich mal wieder angucken kann, wo vermutlich irgendein YouTuber das Spiel extrem durchgespielt hat und sagt, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Es gibt kein besseres, vermutlich. Love it. Es gibt immer den einen Extremisten für das eine Spiel. Mirror's Edge. Ich weiß nicht, wovon er will. Way of the Samurai 2. Ich kann diese Empfindungen nicht teilen. Ich glaube, mein Monolog so zu Spiel. Way of the Samurai 2 hat alles gesagt. Ja, das stimmt. Das ist allerdings wahr. Ja, ich habe sogar Markus von Way of the Samurai 2 überzeugt, ja. Na, ich habe es nur einmal durchgespielt und empfunden als, nein, man schnetzelt sich halt irgendwie durch. Das waren sehr, sehr nice Games, die ihr in euren Listen hattet. Das war sehr viele Überraschungen, die wir in den Listen hatten. Auch ich konnte dazu diesmal was beitragen, weil auch ich tatsächlich mal Sachen hatte, die ihr tatsächlich nicht kanntet. Das fand ich auch sehr interessant. Es war sehr, sehr cool, dass ihr mit mir wieder über Remakes oder Re-Releases geredet habt, Freunde. Ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart. Jederzeit. Immer wieder gern. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten: Nächstes Mal Folge 100. Macht's gut. Bis dann.